Sonntagabend, 18 Uhr, pünktlich wie die Maurer, die Weltraumaffen. Schönen guten Abend. Marvin. Affen aller Herren Länder, vereinigt euch! Wie jetzt gleich? Ja, mit Nee, mir. erst nach der Sendung. Ja, hier sind wir wieder. Nach unserem Ausflug nach Mekka geben wir uns jetzt wieder ein ruhigeres Fahrwasser und lachen uns mal wieder über die Sachen tot, die die Medien diese Woche ausgespuckt haben für uns. Und ich blende am besten den Chris mal ein, mein klassischer Spruch zum Anfang. Genau, ich blende heute mal ausnahmsweise was ein. Ja, ich will es hier erst nochmal, das habe ich mal eingeschoben. Das ist hier der neue Blogbeitrag von Don Alfonso zum Thema fachgerechtes Denunzieren. Ja, das ist auch ein gutes Handwerk, das will gelernt sein. Also. Und, also ich hab den noch nicht im Detail gelesen, aber doch wahrscheinlich jemand von euch, oder? Also es ist eine Warnung im Endeffekt. Er sagt allen seinen Kritikern so ungefähr hier, passt mal schön auf. Es haben schon mehr Leute versucht, mich aus meinem Job bei der FAZ zu mobben oder irgendwie mir auf den Sack zu gehen. Und ich habe einen guten Anwalt und ich habe die Reserven. Und ihr könnt das ja alle gerne mal versuchen, aber es wird nach hinten losgehen. Vor allem sagt er aber auch noch zusätzlich, dass er das, was er macht, auch anderswo machen kann. Er hat auch die Möglichkeiten, selbst wenn nicht bei der FAZ, dann sonst wo. Also, Aber er will es bei der FAZ machen, genau, offensichtlich. So hört sich das Ganze an. Ne? genau. Er sagt auch selbst in irgendeinem von den Punkten drin, dass es zwar schon zu Reibung kommt in der Redaktion, er aber trotzdem bei der FAZ gerne dabei ist und da arbeitet. Ja. Aber wer hat ihn da rumdenunziert? Es ist irgendjemand von der Tagesschau. Oder ich weiß es nicht. Also, Hat er er das nicht hat. geschrieben, dass das irgendjemand war, dem er da zu irgendwas verholfen hat? Ja, das war schon vor einer Weile, dass er das geschrieben hat, glaube ich. Nee, das war nachdem die Sache rausgekommen ist, davon, also die, von der AA-Stiftung, dieses super tolle neue Gefälligkeitsgutachten, wo sein Ah. Name drin stand. Ja, ist doch schon fast ein Monat her. Meinst du das immer noch deswegen? Also, wenn das für dich eine Weile ist, dann ja, dann vor einer Weile. Ich weiß nicht, wann war das? Vor einem Monat? Ja, das war, glaube ich, im Anfang Dezember. Die Zahl der Autobrandstiftungen in Berlin hat sich verdoppelt. Die Autos, die tun sich selber anzünden aus dem Protest gegen den Klimawandel. Und nichts hat mit irgendwas was zu tun. Ja, Das also fand ich ich sehr muss da interessant. schon sagen, ich glaube, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Also, und eine nicht damit, nicht direkt damit verbundene Schlagzeile: Zahl der Autoverkäufe in Berlin ist gestiegen. Meinst du, ja? Ich bin Oder mir ziemlich sicher. Zahl der Busfahrer. Ich finde es halt schon irgendwie merkwürdig. Also 372 Autos, also Zahl verdoppelt, das ist eigentlich schon heftig. Also ich weiß nicht, was Leute dazu anleitet, ihr Auto anzuzünden oder das Auto von jemand Ich anderem. glaube nicht, dass die Darf Leute man ihr eigenes Auto anzünden. das legalerweise sein eigenes Auto anzünden? Na Leute, also Bestimmt nicht. das waren bestimmt die Russen, die die Autos gehackt haben. Ja, auf jeden Fall. Also. Ich Ich glaube fand, nicht, ich, dass man sein eigenes Auto anzünden darf. also in Großbritannien hat mal ein Barbesitzer seine eigene Bar mit einem Bagger kaputt gehauen, weil der Barkeeper ihm kein Bier mehr ausgeben wollte und der Barkeeper nicht erkannt hat, dass es der Barbesitzer war. Aber wie das jetzt mit Bränden legen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich meine, was mit einem Bagger, da kannst du ja theoretisch schon auch mehr kaputt machen. Aber ein Brand ist jetzt schon auch noch mal was anderes, wie was mit einem Bagger kaputt machen. Ja, aber ich fand einfach nur die Zahl interessant, so 372 Fahrzeuge angezündet. Also. Adieu, ich wähle die SPD nicht mehr. Das hat aber lang gedauert. Ja, wenn es mal wieder länger dauert. Nee, ist ein ganz interessanter Artikel, also was dann einem Gastautor durchs Hirn geht, also wie er zu seinem Erkenntnisgewinn gekommen ist. Also 40 Jahre in der SPD sein ist dann schon auch ordentlich. Na gut. Also was dann sozusagen die Zerwerfung dort sein muss, damit jemand nach 40 Jahren sagt, Leute, also ich bin da mal weg, das ist dann schon hart. Also. Ja, wenn wir gleich weg sind, liegt das daran, hier gerade Mondaffe aus. Ach, da ist er wieder. Gut. Ich dachte schon. Ja. Der Artikel ist auf jeden Fall lesenswert. Also wir packen den in die Quellen. Das ist ganz interessant, was er denn so vorträgt, warum er keinen Bock mehr hat. Also. Ja, Sprengstoff wird abtransportiert. Man geht davon aus, dass es aus dem rechten Spektrum kam und dass es wohl jetzt nicht irgendwie um Hobby-Bombenbastler, Feuerwerksbastler sich gehandelt hat, sondern schon auch eher so eine terroristische Absicht vorgelegen ist. Weiß aber auch noch nichts Näheres. Im Polizeireport wurde nur was angedeutet. Aber wirklich jetzt bestätigt ist noch nichts. Aber sieht so aus, als ob da halt jemand 110 Kilogramm Sprengstoff dabei hatte und Terrorismus irgendwie eventuell vorhatte und halt aus dem rechten Spektrum kommt. Na gut, da steht explosive Substanzen, das könnte auch Benzin sein. Es waren wohl zu großen Teilen Feuerwerkskörper. Ah, na gut. Gutes Ding ist ja, wenn du jetzt einen Haufen Polenböller hast und die aufschneidest und den Kram rausholst und dann damit irgendwelche Sachen zusammenbastelst, ist dann schon auch, ja. Naja, klar. Der 18-Jährige sagte in seiner Vernehmung, er habe das pyrotechnische Material für ein privates Silvesterfeuerwerk verwenden wollen. Da werden wir ein ganz schön großes Silvesterfeuerwerk gewinnen. Freizeitpyrotechniker. Gut, okay. Es kann natürlich auch sein, dass man hier tatsächlich einen Freizeitpyrotechniker kriminalisieren möchte, aber ich weiß nicht. Als Freizeitpyrotechniker verstehe ich nicht, warum du Polenböller holst, weil wenn du einen Pyroschein dir holst, dann kannst du zum Feuerwerksfachhandel gehen und dir tatsächlich richtige Böller kaufen. Also Freizeitpyrotechniker, der hat wahrscheinlich nicht irgendeine Ausbildung. Ja, ich meine nur, also wenn du wirklich an großen Böllern interessiert bist, der Pyrotechnikerschein, der ist nicht so kompliziert. Und du kannst richtig geile Sachen kaufen. Also wirklich, wo alles andere hart abspringt. Die Leute das Richtige hier bei dem Wetter machen. Ja, aber ich meine nur, mach den Schein und dann... Wenn ihr Bock legen wollt, macht einen Pyrotechnikerschein. Die Online-Kurse dazu hier, wenn ihr richtig Schild haben wollt. Jetzt seid ihr Diplom, Freizeit-Pyrotechniker. Ja. Aber ich finde vor allem diese Überschrift ja auch gut. Gehören Männer zur Rechtsszene? Oh. Kann man auch ein bisschen missverstehen. So generell? Alle, ja. Genau, wenn man da manche Blogs verfolgt, dann wahrscheinlich ja. Ja, das ist ja ein Symptom unserer Zeit, dass ständig irgendwie gegenüber von krassen Bedrohungen gesagt wird, wir müssen eben mit Herzchen und all unserer Zivilgesellschaft entgegentreten. Warum reagiert Israel da ganz anders? Heute gerade wieder Beispiel dafür. Da wird halt aus einer automatischen Waffe auf den Attentäter mit dem Lastwagen geschossen und man hofft nicht drauf, dass das Ding eine Kollisionsbremse hat. Ja, sind ja auch Christen, die brauchen keine Nächstenliebe. Sind ja keine Christen, meine ich. Ich weiß halt auch nicht. Also Merkel macht halt so einen Eindruck wie so ein feuchter Lappen. Weißt du, so viel Charakter, weißt du. Wie so ein Putzlappen, so der dann aufputzt, irgendwas passiert. Sie wischt mal drüber mit einem Statement, was dann am besten schon in einer Umfrage vorher irgendwie festgestellt worden ist, dass es gerade hip ist. Und dann stellt sie sich hin und sagt, Ja, nächstes Jahr wird alles schwerer, aber dennoch wird es ein gutes Jahr, auch wenn die Probleme anders sind. Und das ist eine Tragödie und wir müssen jetzt zusammenhalten. Und ich weiß nicht, weißt du? Und dann stehen alle Leute vor der Merkel und schreien: Merkel, wie kannst du nur? Und dann dreht sie sich um und sagt: Ja, diese Leute hinter mir, die stehen hinter mir. Weißt du? Ich keine Ahnung. Ja, das ist die Sache mit der Merkel, ist halt, dass ihre ganze Politik bisher darauf basiert hat, dass sie minimal agiert. Und dass jetzt die Situation halt, wie sie ist, sie dazu zwingt, immer wieder in die Öffentlichkeit zu treten. Ja, und uns ist halt verkackt. Und einfach einen schlechten Eindruck macht. Ja. Die hat halt eigentlich eher davon gelebt, dass andere Leute sie sich in den Vordergrund gespielt haben und damit auf die Fresse geflogen sind. Genau. Wie so ein Westerwelle. Ja, wortwörtlich. Also. Bei den Most Read Articles, 12 people who will likely ruin 2017. Was ist das? Ist das jetzt BuzzFeed? Ja, das ist nee, das ist Politico. Also eigentlich so, sogar ja. Eine seriöse Publikation, aber der Witz ist halt, Clickbait ruiniert unsere Medien. Das ist eigentlich ein wichtiger wie der Artikel, ist eigentlich wortwörtlich die 12 Leute, die es nächste Jahr ruinieren werden. Solche Artikel zerstören die Demokratie. Ohne Spaß. Ja, Compassion. Wir brauchen jetzt, ich weiß nicht, Zuneigung und da hatte ich auch Geschlechtergerechtigkeit bei den 12 Leuten. Auf jeden Fall. Also. British Tabloid Editors. Ja. Und das ist der erste Eintrag. 12 Leute, die irgendwas ruinieren werden. Und dann ist der erste Eintrag Leute, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen durch dummes Geschwätz, Alter. Ja, in einem Clickbait-Artikel. Ja, also, Mann, Alter. Also, ja, die Top 10 Clickbait-Techniken. Ja, die 10 Jahre Clickbait-Techniken. Flaschenhacker. Wir sehen noch keine Frauennamen hier. Ich dachte, da ist ein. Für einen Moment habe ich gedacht, Martin Shkreli, aber nein. Gerd Wilders. Das ist aber nicht geschlechtergerecht. Ja, Pech. Ich jetzt 6 Frauen und 6 Männer. Das ist nicht geschlechtergerecht, weil deine Frau genannt ist. Das kann nicht sein, dass eine Frau das Jahr ruiniert. Und der Subtext dazu, die Unterüberschrift. A dozen characters who will make you want to stay in bed with the covers pulled firmly over your trembling head. Ja, Politico halt. Ja, alle sind literally shaking. Der Typ da, das zweite Bild von links auf. You're a wizard, Harry. You're a hacker, Harry. Türkischer Verband soll gegen Christen hetzen. Moment mal, soll er das oder tut er das angeblich? Also hat er tatsächlich ein Bild gepostet, wo jemand in typisch türkischer Kleidung, was war es, ein Weihnachtsmann aufs Maul haut? Ja, das und, ist eine Verkleinerung von dem Poster, das wir irgendwie in der letzten Woche schon mal hatten, das in der Türkei aufgetaucht ist. Sag Nein zu Neujahr und Weihnachten und halt sei ein guter Umstand. Ah. Und dazu halt dieser Weihnachtsmann-Schläger. Und das ist halt, finde ich, lustig, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt, ich weiß nicht, eine Mohammed-Karikatur. Also ich weiß nicht, wie die Leute dann da reagieren. Dann sagt dann jeder so, oh, wie kann man nur das islamophob und im Idealfall wird dann der Karikaturist auch nicht unbedingt umgebracht. Und hier haben wir jetzt einen Artikel, DTIP soll das verbreitet haben. Also theoretisch fände ich das schön, wenn jeder das verbreiten könnte. Dann könnte man sich immer über alles aufregen. Also das wäre so meine Idealwunschvorstellung. Aber solange wir auf der einen Seite Sachen verbieten und dann hier sagen, oh, die sollen das rumgeschickt haben. Und also es ist lächerlich. Keine Ahnung. Friends don't let friends Christmas. Sag Nein zu Ramadan und Zuckerfest. Das ist dasselbe Vokabular, das auch der IS benutzt. Ja, aber grundsätzlich stimmt's ja. Also Einteilung in Gläubige und Ungläubige, in lebenswert und nicht lebenswert. Also grundsätzlich. Moment, wo gibt es diese Militärtaschenlampe? Die will doch jetzt Kommt jeder haben. Egal. Das ist ein Must-have für Hobby-Pyrotechniker. Echt, ich weiß halt nicht. Keine Ahnung. In Zeiten der Hate Speech muss sich der DTIP dann doch auch daran halten, oder? Also, ich weiß nicht. Auch einfach aus Anstand könnte der DTIP sich daran halten. Was soll dieser Blödsinn? Also, auf der einen Seite möchten sie gerne am liebsten selber eine Kirche sein und auf der anderen Seite können sie die anderen Religionen nicht in Ruhe lassen. Was sind denn die Islamverträge? Die werden dann noch vor der Verfassung genannt. Finde ich ein bisschen beeindruckend. Das gucke ich jetzt mal nach. Gibt's doch nicht. Hier haben wir ein Gespräch mit Ahmed Mansour. Das ist ein ziemlich kluger okay. Mann. Anscheinend gibt es die nicht wirklich. Was? Also, die sogenannten Islamverträge. Vertragsabschluss, von wann ist denn der Artikel? Also sieht nicht aus, als ob die sich geeinigt hätten, die abzusegnen. Ja, haben sie auch nicht. Was interessieren mich die dann hier in dem Artikel im Endeffekt? Ja, es gibt die halt. Ja, es gibt einen Entwurf. Es gibt auch, keine Ahnung, wenn ich den schreibe, gibt es auch einen Entwurf, dass ich morgen zum König gekrönt werde. Der Vertrag. Ja. Also es gibt auch einen Entwurf für sowas Ähnliches wie eine Europäische Union in der arabischen Welt. Also es gibt eigentlich für alles einen Entwurf. Das nennt sich Koran, der Entwurf. so richtig mit Wirtschaftspolitik, tralala und so. Also wirklich so EU-Copy-Paste für halt. Ja, soll ich das Video von dem Herrn mal abspielen? Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Das wäre cool. Das ist ein sehr kluger Mensch, der Ahmed Mansour. Ahmed Mansour ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Herr Mansour, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Guten Abend. Gerade für die Einladung. Gerade dieser Verein hetzt jetzt gegen christliche Kultur. Was ist da los? Das ist kein Einzelfall. Also Jugendliche, die DITIB zugeordnet sind, machen eigentlich seit Jahren immer wieder Probleme, was Antisemitismus angeht, was bestimmte Wertevermittlung angeht, was Frauenrechte angeht. Deshalb überrascht mich das eigentlich nicht. Wir sollten uns alle damit kümmern, dass wir die Jugendlichen erreichen, dass wir ihnen eine Demokratie-Verständnis vermitteln, jenseits von irgendwelchen islamistischen Ideologien, die leider auch bei DITIB und anderen Vereinen vorhanden ist. Nun ist ja DITIB gerade ein Verein, der eng mit den Schulen auch zusammenarbeitet. Dann sind da ja die falschen Leute am Platz. Ja. Definitiv. Und das ist auch eigentlich mein Kritikpunkt seit Jahren. Wir brauchen ein Islamverständnis, der ohne Wenn und Aber hinter Demokratie und Menschenrechte steht. Aber wenn wir ein Islamverständnis predigen und verbreiten, der nur eigentlich quantitativ von IS und andere islamistische Organisationen von dem Salafismus unterscheidet, dann erreichen wir nichts. Wir müssen in den Schulen aktiver arbeiten. Wir müssen Partner suchen. Diese Partner sind nicht vorhanden, nicht so in großen Maßen wie DITIB und andere Vereine. Das mit den Schulen, da gibt es immer, also da gibt es auch auf YouTube Clips, wo du dann Lehrerin sprechen siehst, dass halt es häufig dazu kommt, dass halt irgendwie relativ junge muslimische Mitschüler sehr fragwürdige Ansichten äußern, so nach dem Motto, ja, die Kuffars, die sind nicht so gut und die Juden, denen kann man nicht trauen und so, also generell nicht. Und also da gab es auch schon mehr Berichterstattung darüber, dass wir halt diesen Salafismus, dass es halt auch an den Schulen ist und der DITIB ist da halt auch mit drin involviert. Also es ist nicht direkt Salafismus, es steht nicht draußen drauf, aber es ist eine sehr konservative Form des Islam, die halt offensichtlich da beim DITIB von einer schweigenden Mehrheit geteilt wird, aber die, wie der Herr Mansour hier ja sagt, das kann nicht unser Ziel sein, das zu unterstützen, sondern da muss im Gegenteil ein Riegel vorgeschoben werden, schon gerade in der Bildung. Und Verfassungsschutz drüber schauen. Also. Definitiv. Islamverständnis zu verbreiten, der dann die Jugendlichen dazu bewegt, Bürger dieses Landes zu sein und nicht die andere Kultur, die Mehrheitsgesellschaft abzuwerten. Herr Mansour, inwiefern, das haben Sie ja gesagt, gehen jetzt SPD und Grüne naiv mit diesen Provokationen um? Sprechen Sie eigentlich mit Lehrer und Lehrerinnen, um zu merken, welche Probleme wir in den Schulen haben? Handlungsbedarf haben wir seit Jahren und nicht seitdem eigentlich diese Skandal jetzt öffentlich gemacht werden. In den Schulen haben wir Jugendliche, die dieses Land ablehnen, Jugendliche, die Frauenrechte, die Gleichberechtigung ablehnen, die antisemitische Äußerungen zum Tag täglich machen. Diese Jugendliche müssen wir erreichen. Und ich habe das Gefühl, dass die Regierung nicht nur in Hamburg, aber besonders in Hamburg dieses Thema nicht gerne anspricht und versucht eigentlich mit Staatsverträgen und irgendwelche ja außerlich solche Probleme nicht intensiv und vor allem nicht tiefer anzugehen. Aber Herr Mansour, wie sollte Hamburg denn jetzt reagieren? Also vor allem zu wissen, wer ist unsere Partner bei der Bekämpfung von Islamismus, wer ist unsere Partner auf die islamische Seite, um dann diese demokratische Islam zu verbreiten. Das wäre der erste Punkt. Und B, die Lehrer massiv zu unterstützen, die Lehrpläne so umzustellen, damit wir diese Jugendlichen gewinnen können, bevor das die Islamisten tun. Das war der Islamismus-Experte Ahmad Mansour hier im Hamburg-Journal. Vielen herzlichen Dank. Danke dir, Mansour. Bist ein Guter. Ich hab dich lieb. Der ist echt cool. Also wenn ihr mal ein gutes Buch lesen wollt, also schaut nach dem. Das ist ein kluger Mensch. Ja, das ist eine neue, tolle Idee aus Brandenburg. Nachdem wir jetzt irgendwie nicht genug Ärger mit weggeworfenen Pässen und angeblichen Minderjährigen als Abschiebungshemmnis haben, möchte man jetzt noch, dass sich eine schöne große Welle von Fake-Gewalt gegen Flüchtlinge wahrscheinlich ausbreitet, wo ganz viele Hakenkreuze irgendwo hingesprüht werden, durch die dann schlagartig ganze Asylantenheime unabschiebbar werden. Das hat ja bisher alles super funktioniert, ist nicht missbraucht worden, schon gar nicht von der Linken. Was ist denn die Begründung dahinter? Naja, die sind dann auch so traumatisiert und so, dann kann man ihnen das nicht zumuten. Ja, dann kann man sie nicht mehr zumuten, nee, in diesem Land hier zu sein. Also die Begründung ist sozusagen, dass sie dadurch die rechte Gewalt extrem einschränken wollen, weil dann der Rechte sich denkt, okay, der Asylbewerber bleibt dann für immer hier, wenn ich das jetzt mache. Das Problem dabei ist, das ist halt verfassungswidrig. Also, was hat die eine Person mit der anderen Person zu tun? Ja. Er handelt die Leute gleich. Also du bekommst nicht Bonuspoints und Privileges von einem Staat, weil du irgendwo ein Opfer geworden bist. Solange Julia Schramm noch nicht an der Macht ist. Also du kannst eine Entschädigung bekommen, aber du kriegst keine Privilege Points. Also sorry. Jetzt wo du sagst, es ist wirklich der Opferkult auf die höchste Stufe. Du kriegst extra Rechte, wenn du ein Opfer bist. Ja. Und das ist halt einfach, es ist gegen das Grundgesetz. Also jedes vom Gesetz gleich zu behandeln. Also sorry. Du hast ein Recht für eine Entschädigung, ja. In einem Prozess, aber du kriegst keine scheiß Extrarechte. Du kannst einen Polizeischutz bekommen, ja, aber du kriegst keine Kackprivilegien. Also sorry. Ja, und ich meine, das wäre natürlich auch, wenn sich die Zahl solcher Taten dann natürlich und die Anzeigen auch erhöhen werden, davon kann man ausgehen, ja, wäre das natürlich wiederum auf der anderen Seite Wasser auf die Mühlen von Amadeo, Antonio und Co., weil je öfter dieses Gesetz eingesetzt werden muss, umso mehr können die damit prahlen, wie viele schreckliche Straftaten es wieder gegeben hat, weswegen man die Amadeo Antonio durchaus in großzügigem Maße finanziell unterstützen sollte. Also die Maßnahme wurde ja schon beschlossen, die 100 Millionen Euro für so Stiftungen wie AA-Stiftung. Allerdings fließt das Geld ja noch nicht komplett. Werden sie aber nachholen. Also ich finde, bei so einer AA-Stiftung, die sollte man eigentlich mehr bezahlen, wenn es weniger Nazi-Verbrechen gibt. Ja. Weil dann haben sie ihren Job gemacht. Scheinidentitäten, Sozialbetrug in Millionenhöhe. Ja, 300 Fälle aus, welches Bundesland war das nochmal? Braunschweig. Ja, wer hätte das gedacht? Du hast keine Papiere und dann gehst dreimal irgendwo hin und kannst dreimal Geld kassieren. So. Das ist ja wie den Ossis damals. Oder halt wie der Herr Amri, der bis zu 14 Identitäten hatte. Oder nach anderen Quellen 19. Wie stehen denn die Identitären dazu? Zu Scheinidentitäten. Wie sind die zu mehr, sind die für mehrfache Identitäten? Je mehr Identitäten, desto besser. Mehr Identitäten. Vielleicht sind wir deswegen so beliebt bei denen, weil wir alle scheinidentitär sind. Aber nicht als Attack-Helikopter. Nee, aber weißt du, mit Fingerabdrücke kann man nicht fälschen. Also ich auf der einen Seite will ich ja schon auch, dass der Staat ein Stück weit ein Vertrauen auch in die Mündigkeit der Bürger und in die Redlichkeit der Bürger hat. Auf der anderen Seite, wenn Geldausgabe irgendwo ist, dann würde ich schon erwarten, dass mein Staat das irgendwie ein bisschen besser unter Kontrolle hat. Und wenn du überlegst, mit welchem Hochdruck bei Sozialhilfeempfängern, also Hartz-IV-Empfängern, daran gearbeitet wird, dass jeder kleine irgendwie Verstoß geahndet wird. Und hier ist man dann jetzt inzwischen in der Lage, Fingerabdrücke zu nehmen. Na, vielen Dank. Ja, genau. Da kommen sie zu dir und schauen erstmal nach, wie viele Zahnbürsten du hast und so ein Kram. So nach dem Motto, ähnliche Gemeinschaft oder irgendwas. Das ist halt, ich weiß nicht. Finde ich gut. Das muss was sein. Alles andere wäre haram. Ja, aber Sozialbetrug sollte heute eigentlich nicht mehr wirklich sein. Ist das so? Das hat ja nicht für einen Namen. Tja. Sollte eigentlich nicht mehr möglich sein. Das ist wie mit der Kriminalität, die ja schon vor mehreren Jahren jetzt verboten worden ist. Ja. Ist aber noch nicht richtig verboten. Diebstahl von Autos wird auch immer noch härter bestraft als die sexuelle Selbstbestimmung. Stimmt. Dabei sollte gerade die sexuelle Selbstbestimmung unter Strafe stehen. Genau. Jetzt hast du es verstanden. Oh, das ist auch ein klasse Artikel. Ach du Kacke. Darf man eigentlich gar nicht vorlesen. Da gießt man nur wieder den rechten Öl ins Kreuer. Ach je. Ja, also es ist ein interessantes Einzelschicksal, was dann auf den Trend, also es gibt einen Trend und das ist ein interessantes Einzelschicksal dazu. Und das ist halt dann Slowake, der auch in der Hoffnung auf ein besseres Leben hierher gekommen ist und als sehr bitter enttäuscht worden ist. Und ja, ist interessant. Also, ja, er kann halt also inzwischen, weil er zufällig jemanden getroffen hat, der sich genau um solche Probleme kümmert, nachdem er auf der Straße gelebt hat, ohne alles monatelang, hat er jemanden von einem Verein getroffen, der sich da um solche Fälle kümmert. Der hat zumindest dafür gesorgt, dass der Mann in einem Obdachlosenheim eine postalische Adresse oder halt wirklich eine Adresse bekommen hat, damit er überhaupt Arbeit aufnehmen konnte, weil die Leute sind halt hier in der Falle. Du kriegst keine Wohnung, wenn du keine Arbeit hast, du kriegst keine Arbeit, wenn du keinen Wohnsitz hast und so weiter und so fort. Und deswegen fallen da Leute, die wirklich, ich meine, Slowaken, ja, ich habe noch nichts von Slowaken-Gangs gehört, die sich irgendwie zu Silvester verabreden oder so. Also das sind Menschen, die sich wirklich hier einbringen wollen, auch in ihre Arbeitskraft hier einbringen wollen. Und die kriegen halt im Endeffekt gesagt, ja, stell dich mal an, während andere Leute halt gepampert werden. Und dann gibt es diesen anderen Artikel, wo dann jemand, ich weiß nicht, ob hatten wir den noch hier heute, die Woche, wo dann ein Syrer irgendwie sagt, ja, aber man hat uns doch, ich hätte doch lieber ein Haus und in der Wohnung hier, in so einer kleinen Wohnung kann ich doch keine Frauen aufreißen. Ich hatte gedacht, ich kriege ein Haus. Und dann liest man sowas dazu. Also ich hätte auch lieber gerne eine Wohnung anstatt einen Bunker. Okay. Mein Gott. Ich hätte gerne einen Job. Hier hat sich ein Afghane angezündet in einem Supermarkt. Ich weiß nicht. Sich anzünden ist nicht so gut. Gehört. Findest du? Ich meine, wenn das Autos machen, das ist ja okay, aber wenn Menschen das machen, ist nicht gut. Also was soll das? Ich verstehe auch nicht ganz, was das für ein Symbol. Also wo sollte das so ein? Warum macht er das dann im Nebenraum eines Supermarkts, wenn es ein Fanal sein sollte? Sehr merkwürdiges Fanal. Das Ding ist halt, vielleicht war der auch einfach psychotisch oder so, also wirklich gestört und hat dann halt irgendwie sich halt angezündet. Also das ist ja auch nicht so abwegig. Auf der anderen Seite habe ich halt in dem Moment auch an diese neue ISIS-Propaganda-Ausgabe denken müssen, die halt Muslime dazu auffordert, Brandstiftung bei den Kuffars zu betreiben. Und ich will ihm das jetzt selber nicht zur Last legen oder so. Also das kann der Polizei machen und dann auch ordentlich bewerten. Aber ich war dann halt so, ich habe auf der einen Seite an Psychose gedacht und an der anderen Seite an ISIS. Und beides ist irgendwie scheiße. Aber halt einfach dieses sich anzünden im Supermarkt, ist schon krass. Also, findest du? Ich weiß nicht. Ist das jetzt normal, dass für den Artikel eine Lesedauer beisteht? Ja, ja. Das ist ja, inzwischen verbreitet sich diese Grenze immer weiter. Naja. Ja, aber das ist doch ableistisch. Wenn jetzt jemand eine Leserechtschreibschwäche hat und langsamer liest und dann die Zahl da sieht, dann wird er getriggert. Also. Naja, das setzt voraus, dass er es lesen kann. Also. Damit er den Artikel schnell lesen kann, sollte er auf die Zeitangabe einfach verzichten. Wären die Polizei diesmal nicht mit 1700 Kräften angerückt, um Bahnhöfe und Plätze zu kontrollieren, hätte sich vermutlich ein ähnliches Bild geboten wie vor 12 Monaten. Das finde ich rassistisch. Ja, nur dass keine Frauen draußen waren. Also da hätten sie auf die Dauer dumm geguckt. Weil das ist ja die andere Sache, die jetzt kam übers Wochenende irgendwo. Diese 58% der Frauen fühlen sich in Deutschland in der Öffentlichkeit nicht mehr sicher. Woran liegt das bloß? Hatten wir doch alles. Nicht, dass jetzt Nein heißt Nein endlich Gesetz ist? Ja, eben. Ja, stimmt. Das eigentlich sollten die sich viel sicherer fühlen. Die Nachfriedung. Es ist, weil Ja heißt Ja noch nicht Gesetz ist. Hm. Na heißt Free. Es ist halt, ich weiß nicht, auch dieses Racial Profiling, die Debatte da drum. Es ist einfach ekelhaft, Alter. Es ist einfach nur ekelhaft. War das, wenn das jetzt Racial Profiling ist, dann war das letztes Jahr ein Pogrom. Also, ja, per Definition. Also, entweder wir rudern dann bei allen zurück und versuchen dann ein bisschen mehr so, okay, ja, Polizei wird da schon wissen, was sie macht, aber einfach auch so, sozusagen den Staat so zu untergraben, die Polizei. Also Deutschland bemüht sich sehr stark, dass sie Menschenrechte wahren, weil wir das mal in der Vergangenheit sehr schlecht hinbekommen haben, Menschenrechte zu wahren. Deswegen schaut man da extrem drauf. Und ich finde da sofort Racial Profiling zu schreien, einfach nur ekelhaft. Also, ja, es gibt halt einfach keinen, wahrscheinlich gibt es im Sprachgebrauch keinen feineren Begriff als das, als Racial Profiling. Ja, also. Ja, aber das ist auch völlig, völlig idiotisch, weil wir haben ja auch eine Rasterfahndung gehabt während der Terrorzeit mit der Roten Armee und da ging es auch darum, äußerliche Merkmale abzugleichen und da ging es jetzt vielleicht nicht um die Hautfarbe, sondern eher um Zauselbart keine Ahnung, Wasserpfeife im Auto oder so, ja. Aber Sportschuhe. Es ist genauso gecheckt worden, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, weil halt nun mal aus dieser Bevölkerungsgruppe die meisten Sympathisanten gestammt haben. Und genauso legitim ist es leider und nötig, auch leider, wenn man halt weiß, was passieren kann und man sieht, wie es sich zusammenbraut, das zu verhindern. Das ist völlig in Ordnung, weil dann besteht nämlich ein dringender Tatverdacht, dass sie das wiederholen wollen, wenn sie sich an denselben Plätzen in großen Mengen versammeln. Ja, also das ist wie wenn jetzt da, keine Ahnung, sich Neonazis, keine Ahnung, auf afrikanische Frauen losgegangen wären, auf dunkelhäutige Frauen, und ich dann mit meinem Haarausfallplatzengesicht da dann ankomme, dann wird mich die Polizei auch kontrollieren. Dann denke ich mir, ja, die machen halt ihre Arbeit und ja, ich sehe halt so aus. Und dann kommst du hin und sagst, wie, man darf nicht mal mehr hier glatzköpfig mit Bomberjacke und Springerstiefeln anmarschieren. Was ist denn das für eine Scheiße? Ist das noch Deutschland? Gut, Bomberjacke trage ich dann nicht, aber ich könnte mich dann auch hinstellen und sagen, ja Jungs, Alter, Glatzophobie, Alter, in den Medien werde ich immer schlecht dargestellt, der Bösewicht in den ganzen Filmen, der hat immer eine Glatze und jetzt komme ich hierher und ihr wurdet sozialisiert von den Medien, dass ihr jetzt Leute mit Glatze verfolgt oder was. Also weißt du, das ist so ein richtig, Alter, einfach behindert, Alter, ohne Spaß. Ernst Stavro Abel. Ja. Ja, Stadtquartiere von Nordafrikanern geprägt, das ist halt auch so eine Sache. Das ist halt auch ein Erfahrungswert, gerade in Düsseldorf, was ja nicht so weit weg ist von Köln, wo diese Sachen durchaus immer auf der Tagesordnung sind, praktisch, wo ständig Silvester ist in manchen Stadtgegenden. Super. Ständig Silvester hört sich eigentlich ganz gut an. Mhm. Dazu habe ich ein schönes Video aus Malmö gesehen. Malmö ist ja auch so ein Schwerpunkt, nur halt da in Schweden und nicht bei uns. Aber da ist es auch so, dass man einen sehr hohen Ausländeranteil hat. Da gab es dieses Jahr ein schönes Video vom Silvesterfeuerwerk. Die Leute haben so gnadenlos in Menschenmengen reingehalten und diese Mehrfachbatterien vor sich hergetragen, wie Waffen und halt horizontal durch die Gegend geschossen. Das ist ekelhaft. Mhm. Es gibt nun mal anscheinend Läden, Gegenden, wo der gesunde Menschenverstand an solchen Events wie Silvester einfach aussetzt. Und das muss man als vernünftige Sicherheitskräfte im Auge behalten. Ich meine, ja. Silvester an sich ist eh ein merkwürdiges Fest. Ich meine, an dem Tag im Jahr, wo die meisten Leute im Land betrunken sind, darf man legal mit Sprengstoff um sich werfen. Ich meine, an sich ist es auch ein merkwürdiges Fest. Also ja, was ist denn Feierabend? Aber die übertreiben halt, keine Ahnung. Da kenne ich Stories von, aber auch schon aus den 80ern, von Ärzten in Hamburg, die dann halt so, oh ja, hier, es ist kurz vor 12, lass uns mal aufs Dach gehen. Und dann, ja, ein bisschen Feuerwerk und dann rücken die Krankenwagen aus. In alle Richtungen. Also ich habe das vor 10 Jahren schon in Berlin als echt Massaker erlebt. Leute, die in gerade zugehende S-Bahn-Waggons so durch die Tür noch schnell einen angezündeten Kracher werfen. Mhm. Oder die von Balkonen auf die Straße gezielt Raketen schießen. Also das ist nicht neu, aber die Masse davon, die Hirnlosigkeit. Na gut, wenn das 10 Leute machen auf einmal, wird es auch ein bisschen schwerer, da aus dem Weg zu gehen. Ja, also musst du einfach mal suchen, Malmö, Silvester, findest du. Sehr, sehr krasses Video, finde ich. Ja, und hier in Hamburg wiederholt sich das Abschiebedrama. Ja, dass man halt das nicht hinbekommt, abzuschieben. Aha. Die haben einen Grundschulfreund von mir mit seiner ganzen Familie abgeschoben. Und da waren 2 Kinder in Deutschland geboren und die Familie war seit 11 Jahren da. Die haben die trotzdem abgeschoben. Aber jetzt geht's nicht mehr, oder wie? Ich meine, ja, jetzt war das und wegen Straftaten verurteilt. Und, waren die auch wegen Straftaten verurteilt? Nein, also, waren sie nicht. Die hatten es nicht anders verdient. Die müssen erstmal resozialisiert werden in Deutschland. Ja, dazu kommt ja noch dieser ganze Wust mit den Klagen, die man dann einstrengen kann, wenn einem das jemand erklärt, für die man dann Prozesskostenhilfe bekommt und die sich über ewige Instanzen ziehen können. Man hätte sich da echt vorher Gedanken drüber machen müssen. Man hätte sagen müssen, okay, wir nehmen diese Leute jetzt auf, weil gerade dieser Druck da ist. Aber wir machen ganz strenge Regeln für diese Aufnahme und wir schicken jeden zurück, der keine Aussicht hat, ohne Gerichtsverfahren. Einfach, du kommst woher, Marokko? Nee, ist nicht drin. Punkt. Aber das wird ja von den Grünen weiter verhindert. Wir könnten doch auch einfach mal beim NSA anfragen, ob wir nicht erfahren dürfen, wohin die Leute nach Hause telefonieren. Das hilft vielleicht auch bei der Einordnung. Weißt du, Spracherkennung, lokaler Dialekt. Also, wenn es bei Drohnen funktioniert, dann funktioniert es doch da auch. Also, keine Ahnung. Man weiß doch, wohin sie telefonieren, wo sie ihre Kontakte haben. Also sagt sich doch für den gläsernen Bürger, ha? Gibt es doch auch Leute, die in die Länder zurückfahren, in Urlaub und die Familie besuchen und sowas. Und haben hier Asylstatus, ja. Noch Fragen? Ja, ohne Papiere sind den Ausländerbehörden die Hände gebunden. Das müssen wir als Deutscher auch mal machen. So. Ich habe meinen Pass weggeworfen und meine Schulden sind mir jetzt egal. Ich brauche jetzt eine neue Identität. Ich heiße jetzt Erwin. Ich hatte das, Hallo, Über Silvester habe ich einen Freund von mir getroffen, das ist ein Syrer, der Medizin studiert in Deutschland. Und den hatte ich auch mal angesprochen, wie es bei ihm läuft. Bei dem ist praktisch die ganze Familie jetzt in die Türkei geflüchtet, weil der kam aus der Gegend von Aleppo. Und aber der hat überhaupt keinen Bock, irgendjemanden von seinen Familienmitgliedern nach Deutschland zu holen. Allein schon deswegen, weil es viel teurer ist in Deutschland als in der Türkei. Ha! Wer hätte das vorhersehen können? Er ist auch nicht als Flüchtling hier, das ist die Sache. Er ist als Student hier. Der ist halt schon vor dem Bürgerkrieg hergekommen. Aber das sage ich. Wenn er für die bürgen würde, dann würde das doch gehen, oder? Er wird es wahrscheinlich. Er überlegt sich, seine Mutter mitzuholen, aber er hat keinen Bock, 10 Geschwister auch noch herzuholen holen und dann, wenn er mit dem Studium fertig ist, durchzufüttern. Aber das habe ich ja auch schon relativ früh in der Flüchtlingskrise gesagt. So, ja, humanitär und so finde ich gut, helfen wir. Aber mit 10 Euro kannst du halt in Deutschland weniger helfen wie mit 10 Euro in der Türkei oder in Jordanien oder in Ägypten. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin ja kein Experte oder so. Vielleicht tue ich auch nur erklären. Bundesausreisezentren, denen fallen auch echt immer bessere Worte ein, irgendwie. Das heißt, dass ich dann ein Zentrum zu meinem Flughafen in Stuttgart bekomme, wo dann die ganz speziellen Leute hocken. Cool. Bundesausreise finde ich auf jeden Fall irgendwie gut. Bundesverziehdichtzentrum. Da kriegen die ihren Arbeitsvertrag von der BRD GmbH gekündigt. So ist das nämlich. Die sind alle nur Personal, ihr Schafe. Oh. Eine Sicherungskompetenz der Steuerungsbehörden. Ja, das ist alles ganz wichtig. Wie wäre es, wenn man die gar nicht erst reinlässt, die Leute, oder zumindest an der Grenze mal guckt, wer das ist? Aber das sind ja so, das sind so moderne Methoden, damit kommen die nicht zurecht. Das setzt du ja voraus, dass die Leute, die da reinkommen, vielleicht ja nicht alle so alle guten Willens sind. Also. Ja, das ist die Schuldannahme, das können wir nicht machen. Wenn ich nach Amerika fahren wollte, müsste ich 28 Fragebögen unterschreiben, nur weil ich gerne mal irgendwie die Everglades sehen will. Sind Sie US-Terrorist? Ja, nein. Ja, aber Grenzkontrollen wäre Racial Profiling und das führt zu Rassismus. Also, wer ist denn diese Rachel überhaupt? Als Tourist in Amerika musst du jetzt keine 25 Fragebögen ausfüllen, sondern nur einen. Und das ist ja auch so das Ding, wenn sie sich jetzt alle drüber aufregen, von wegen, die Freizügigkeit in Europa und England macht seine Grenzen dicht und so ein Kram. Aber solche Sachen kannst du natürlich immer noch haben. Irgendwie, wo du da so einen kleinen Wisch abgibst, dich einmal kurz mit dem Beamten unterhältst und dann reingelassen wirst. Ne? Und in Amerika, gut, da machen sie ja noch, da stellen sie dir noch richtige Fragen. Oder du wirst nicht nur durchgewunken, aber ansonsten geht das ja auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du für jeden Scheiß ein Visum brauchst. In Amerika, als ich darüber geflogen bin für 2 Wochen, wurden bei mir halt auch persönlich an der Grenzkontrolle in Amerika schon Fingerabdrücke abgenommen, Fragen direkt an mich gestellt und dann so hier, warum sind Sie hier, was wollen Sie hier? Was wollen Sie hacken? Genau, ja. Was wollen Sie hier? Wollen Sie bei Trump anfangen? Aber du brauchst da keine 25 Fragebögen ausfüllen. Ja, das war jetzt auch übertrieben. Ich wollte nur sagen, andere Länder machen halt auch ein Screening, bevor du da reinkommst. Und das sogar bei Touristen und nicht bei Leuten, die für länger da bleiben wollen. Da wird das noch deutlich intensiver. Ja, weil das in Amerika ja eigentlich so ist, dass die meisten Leute, die halt illegal sich aufhalten, mit touristisch gekommen sind und dann einfach länger geblieben sind. In Staaten tun sie auch Fingerabdrücke nehmen. Also auch für die Touristen. In Japan auch. Macht man das in der EU auch? Weiß ich gar nicht. Das macht man nur bei Leuten aus Nordafrika und dem Mittleren Osten. Ja, in Japan wollte ich auch nur sehen, wie das ist, wenn die Leute große Hände haben. Nee, die haben so einen super Hightech-Scanner, also gar nicht mehr mit Farbe und so, sondern du legst einfach deine Hand auf so einen Scanner und dann wirst du abgescannt. Ja, in Amerika auch. Und du wirst auch gefragt, also was möchten Sie hier, wo möchten Sie denn hinfahren, haben Sie schon einen Plan, wo wohnen Sie denn? Also wird Bei mir haben jeder, sie der da damals zuerst reinkommt, gedacht, das Gerät wäre kaputt, weil ich habe irgendwann mal einen Pizzateller angefasst und deswegen habe ich wie so kleine Zacken in meinen Fingerabdrücken drin. okay. Das sah so ein bisschen schief aus und deswegen haben die gedacht, da wäre was kaputt. Aber ich sage so, nee, das sieht halt so aus. Ja. Du wolltest deine Fingerabdrücke unkenntlich machen. Gib's doch zu. Das war noch zu seiner Terrorzeit. Ja, genau, ich wollte das so Men in Black mäßig machen halt. Wolltest dich spontan entzünden. Verschwiegene Straftaten gegen Flüchtlinge in Bayern. Das Lustige ist, wir haben verschiedene Straftaten, die verschwiegen werden für den sozialen Frieden von Flüchtlingen und auch von Rechten. Also von beider Seite aus. Also jetzt diese extreme Rechte. Also ja. Ja, ich finde es halt interessant. Also, weil mir ja generell immer die Zahlen interessieren. Also in die eine oder in die andere Seite, um einfach ein akkurates Bild der Realität zu bekommen. Ja, da gibt es ja aktuell dieses Beispiel aus Bremen, wo der 14-jährige Syrer, der eine Silvester oder an Weihnachten sogar die Schlägerei hatte, gestorben ist. Und es wurde bis jetzt geheim gehalten, angeblich aus fahndungstaktischen Gründen. Aber die Polizei hat auch ganz klar gesagt, sie schließt rechtsextremen Hintergrund aus. Und wohl, weil der Täter auch aus auch mit einem Flüchtlingshintergrund hat. Also da wird schon auf jeden Fall sortiert, damit der Zorn irgendwie unter der Decke gehalten wird, wahrscheinlich auch. Ne? Und man bringt halt das raus, was nicht unter der Decke zu halten ist. Wenn es einen Ja, Toten gibt. und dann können die Rechte ankommen und sagen, oh, da wird das und das verschwiegen. Und dann kann die Linke ankommen, oh, da wird das und das verschwiegen. Und dann können sie beide dastehen und sagen, so ein Dann Schweinesystem. Lügenpresse ruft. Ja, Lückenpresse heißt das. Wir haben den rechten Terror. Ja, dann tut ihn weg und in eine Kiste und gut ist. Also, warum sperrt man sie nicht ein? Also. Wir haben ihn. Wir haben ihn gepackt. Ja, das ist mir gerade noch vor die Füße geplumpst. Also diese Dame hier, Frau Röpke, die habe ich schon mal live erlebt. Ich glaube, ich auch irgendwann hier schon mal erzählt, das ist diese Frau, die sich, also die Rechtsextremismus-Expertin und Journalistin, die auch mal von einer AfD-Veranstaltung ausgeschlossen wurde, weil die Leute da Angst hatten, dass sie irgendwelche Bilder von ihnen macht und sie hinterher veröffentlicht, so nach dem Motto, hier, das sind AfD-Leute. Und ich habe die mal erlebt, als sie sich bei Verdi in Hannover mit der Chefin des niedersächsischen Verfassungsschutzes darüber unterhalten hat, dass sie halt jahrelang vom Verfassungsschutz geprüft wurde, ohne das quasi zu wissen, und auch ihre Anfrage, ob sie da irgendwie geprüft wird, wurde erst verneint und musste man dann später korrigieren, dass sie da halt doch irgendwie auf der Liste stand. Ja, und das ist also die Rechtsextremismus-Expertin, die halt überall Rechtsextremismus sieht. Ja, das finde ich gut. Also, das spricht auch total für sie, dass sie vom Verfassungsschutz kontrolliert worden ist und danach. Schreibt in ihrem Jahrbuch Rechte Gewalt verheerende rechtsextreme Tendenzen in Deutschland. Sie waren vor einer Art Alltagsterror, der aber verglichen mit dem islamisch motivierten Anschlägen kaum Aufmerksamkeit erfahre. Und dann auf der rechten Seite, auf der Webseite Tacheles, Medienwissenschaftler Bernd Gäbel. Bernd Gäbler. Das System der Massenmedien hat ausgedient. Hat Donald Trump die US-Wahl nur dank Twitter und Facebook gewonnen? Öffnen die Internetkonzerne gezielte Desinformationen Tür und Tor? Ja. Also mir kommt es vor, dass die Frau Röpke da vielleicht nicht unbedingt die geeignetste Frau ist, sozusagen sich mit Terror zu beschäftigen, weil wenn sie dann aus einem stark linken Spektrum kommt, das ist halt auch irgendwo Quatsch. Also man sieht dann gerne überall die rechte Verschwörung und von der rechten Seite sieht man dann gerne die linke Verschwörung. Und ein Terrorexperte, der ist da eigentlich eher ein bisschen apolitischer und irgendwie vielleicht in der Mitte politisch oder so. Ein Terrorexperte sollte eher so wie wir aus der Aluhut-Fraktion kommen, sodass der überall alle Verschwörungen sieht. Vor allem ja, also die Beispiele, die sie hier im Artikel bringt, da redet sie von dem Oktoberfest-Anschlag, an den sich wahrscheinlich die Jüngeren gar nicht erinnern werden. Sie redet von den Sachen in den 90ern, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda etc. Ja, und dann gibt es noch den NSU, der... Ja, aber ansonsten, wo ist denn bitte... Ist es schon, haben wir schon rechten Terror, wenn es drei Bekloppte mit Knarren durch die Gegend fahren und Leute erschießen? Ist das dann schon symptomatisch für eine Tendenz hin zum rechten Terror oder was? Ja, aber was dann da, also. Dann müsste es doch auch. Terror habe ich doch gelernt, dass viel mehr Deutsche an Autounfällen sterben und das muss sich beim NSU doch nicht so anstellen sollen. Habe ich neulich in den Medien gelesen in Bezug auf. Berlin, dass doch viele Menschen an Autounfällen sterben. Ja, und man also sollte auch das nicht alles den Nazis zur Last legen, weil nicht alle Nazis und eigentlich ist Nationalsozialismus eine Religion des Friedens, deswegen kann man die NSU jetzt nicht einfach jedem überstülpen, der ein Hakenkreuz auf der Backe hat. Also dieses hier, das ist eigentlich schon wieder genau das Ding. Ne? Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, wir wollen nicht auf die Angaben von Verfassungsschutzbehörden und Polizei verlassen, sondern wir haben ganz gezielt mit den Opferberatungsstellen zusammengearbeitet. Ja, mit den ideologisch eingefärbten... Das heißt vor allen Dingen zivilgesellschaftlichen Stellen, wie die AA-Stiftung wahrscheinlich. Ja, die AA-Stiftung, haben wir ja auch schon öfter festgestellt, steht ja hinter vielen dieser Opferberatungsangebote auf Landes- und Kommunalebene. Ja, die oft schlecht finanziert, aber mit ganz viel Engagement arbeiten. Gebt uns Scheckels! Das heißt, sie machen einen Report... der darauf hinweist, dass ihre Kumpels bei irgendwelchen NGOs mehr Geld brauchen. Darum geht es in dem Rapport. Unsere Intention war wirklich, diesen rassistisch motivierten, diesen menschenverachtenden Gewalttaten ein Gesicht zu geben, indem man sie kurz erwähnt. Leider viel zu kurz. Moment, Sie haben das selbst erwähnt und es ist immer noch zu kurz erwähnt von Ihnen selbst. Okay. Wir hätten gern mehr Platz auch gehabt. Opfer gab es wirklich. Also 400.000. Ja, die stützen sich garantiert auf die gleichen Zahlen, die halt schon mehrfach auch angezweifelt worden sind. Das sind Fachleute. Und wo kamen die Opfer wirklich her? Da Opfer rechter Gewalt wirklich zu betreuen, Daten zu analysieren. Und hatte die Gewalt nicht Vorfahrt, weil die von rechts kam. Das ist auch so. Also, die Frau. Jeder war abgesenkter Bordstein, die hat keinen Vorfahrt. Also, die Frau Röpke, die findet den Verfassungsschutz blöd und will dann aber die Aufgabe vom Verfassungsschutz in private Hände überstülpen. Sie dann libertär oder so? Oder ich weiß nicht. Also, nein, die ist einfach nur eine Diktatorin in die eigenen Hände. Ja, wie gesagt, ich habe das doch mal Jutta Ditfurth gefragt, ob die Antifa das nicht machen sollte. Und sie meinte, ja, das muss die Antifa machen, da muss jemand mit Sachverstand dran. Die Antifa hat nicht mal normalen Verstand. Ja. Ach, was war der Jutta? Alter. Finde ich auch gut. Und da ist es natürlich so, dass die Straftaten dann tatsächlich auch gar nicht als solche erkannt werden. Ja, das wird die Polizei sicherlich tun. Die stehen da davor und kratzen sich am Kopf und denken sich, ist das jetzt eine Straftat schon hier oder ich ist das noch keine? Das auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine. Ja, genau. Es ist nach dem zufälligen Aufkommen oder der Enttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds und ihrer fürchterlichen Verbrechen mit 10 toten Menschen ja eine Prüfung vieler rechter Gewalttaten in Gang gekommen. Okay, ja, okay, gut, aber das ist ja auch nur etwas, was sie herausgefunden hat durch die Schriften, die veröffentlicht wurden, denen sie ja selbst aber nicht meint, trauen zu brauchen. So. Das ist wir haben diese Neonazis, ich weiß nicht, wie lange haben wir die schon. Also ich kann mich halt seit den 80ern dran erinnern, da gab es auch schon diesen Michael Kühn, von dem dann auch hinterher rauskam, dass er ein Homosexueller war und sich irgendwie. Ha! Also, ja, also das waren so halt, die sind, ich will sagen, die sind nie irgendwo hingekommen. Ob's hier die Republikaner waren oder DSU oder DVU oder wie die da alle hießen. CDU. Ja, aber von diesen wirklichen Leuten mit Nazi-Ansprüchen ist doch nie jemand hochgekommen. Das hat die Zivilgesellschaft, und in dem Moment meine ich das Ganze mal positiv, das hat die Zivilgesellschaft immer verhindert, indem sie diese Leute einfach nicht gewählt hat. Also muss doch das Ungleichgewicht irgendwo anders liegen. Und warum hat die Zivilgesellschaft jetzt zu größeren Teilen Lust, auf einmal solche Standpunkte zu wählen? Ja. Aber nein, so viel Einsicht kann es nicht geben. Da muss mehr Geld in Stiftungen gepumpt werden, die dann weiter überall Nazis sehen, damit das Ding sich weiter dreht oder was. Der Begriff Zivilgesellschaft hat aber auch schon ziemlich einen Bias, würde ich mal so sagen, oder? Ich finde das schon in Ordnung. Also der Begriff an sich, man sollte ihn sich nicht aus der Hand schlagen lassen, weil er bedeutet einfach nicht mehr und nicht weniger als alle Leute, die keine Funktionsträger sind, offiziell. Ja. Okay, ja. Das finde ich schon eine gewisse Einordnung, weil du ja bei einem Beamten oder einem Soldaten halt auch immer sozusagen Befehlsgewalt unterstellen musst. Also das sind keine freien Entscheider. Zum Beispiel Zivilcourage ist ein Element der Zivilgesellschaft. Ein Polizist kann keine Zivilcourage haben, wenn er arbeitet. Okay, ja. Er sollte im besten Sinne schon welche haben, aber er muss sie haben eigentlich. So rum. Ja. Okay. Deswegen, also, aber das ist wie mit so vielen Sachen, ja. Nur weil die Nazis irgendwie das antike Rom schön fanden, werde ich mir nicht verbieten lassen, es schön zu finden. Wie so viele Dinge, man darf sich einfach nicht wegnehmen lassen. Hier wird ja die Behauptung gemacht, dass viele von diesen Straftaten gar nicht als Straftaten erkannt werden. Was natürlich ein bisschen an dieses, okay, viele Vergewaltigungen werden nicht als Vergewaltigung erkannt, nicht mal von den Opfern. Die erkennen das einfach nicht, wenn sie vergewaltigt werden. Aber das hat ja jetzt, gerade wo wir den Artikel vor 20 Minuten hatten oder 10 Minuten oder so, in Bayern diese angeblich verschwiegenen Straftaten. Was war denn dann in Bayern? Sind die nur nicht mitgeteilt worden den Medien oder was war da? Also das hatte ich nicht ganz gerafft, glaube ich. Ja, oder tun sie dann mit Social Justice Definition sagen, das war vestozentristische Microaggression und deswegen eine rechte Straftat. Ja, so weiß man, sowas könnte es dann auch sein. Und weil man hat ja keinen Bock auf rechte Straftaten, aber es ist halt auch so, dass die Linke halt auch extrem hysterisch ist. Und wenn sie dann wieder irgendwelche, keine Ahnung, Geschichten erfindet, wenn man jetzt halt irgendwie in die Medien kommt, dann wundert man sich halt auch. Also ich weiß nicht. Wunderst du dich dann noch? Ja, ich wundere mich. Tja. Und die bösen sozialen Netzwerke natürlich, die dürfen nicht fehlen, die Diskussion befeuern. Ich kann mir schon wieder vorstellen, geht es gleich um Hate Speech, Hetze und so ein schönes Durcheinanderwerfen von Begriffen da unten, oder? Geschimpfe in Chatrooms kann ich zumindest schon mal lesen. Ja, auf jeden Fall alles böse. Halt. Professionell geführte rassistische Gruppen. Ja. Moment. Mhm. Deutschland Radio Kultur? Viele Gruppen, rassistische Gruppen, die professionell angeführt werden, die sich alle in einer Strategie gleichen, die ähnlich funktionieren, hat natürlich tatsächlich diese Gewalt ungeahnte Formen angenommen. Tatsächlich in der Realität, was schwafelt die da? Ja, was soll denn das jetzt heißen, professionell angeführt? Die kriegen Geld dafür? Nee, die sind straff organisiert. Keine Ahnung, was die will. Also ich werde aus dem ganzen Satz nicht wirklich straff organisiert, wie Gamergate oder was? Ja, genau. Und die ganzen anderen Hassgruppen da draußen. Ich glaube, Andrea Röpke war doch die Anführerin von Gamergate, oder? Ja, ich glaube, die war da mit drin, Führungsriege. Zusammen mit Randy Harper. Ja. Ich glaube, diese Dynamik, wenn sie sich fortsetzt, wenn diese Gruppen tatsächlich sich dann auch treffen, wenn sich daraus eigene bis hin zu Bürgerwehren gründen, dann ist es auch nicht mehr weit her, dann tatsächlich auch Taten walten zu lassen, das Ganze in Gewalt umzusetzen. Ja, warum haben wir das nicht gemacht, als wir uns in Berlin getroffen haben, Leute? Sie einfach mal nicht von uns niederbrennen können. Sie redet ja explizit nicht von Gamergate, weil sie redet über Nazis. Und wir alle wissen, sie würde niemals Gamergate als rechts bezeichnen. Ich hoffe da auch so. Ich weiß nicht, das ist okay, es bilden sich Bürgerwehren. Das in Schweden ja ein wesentlich größeres Problem als hier. Gibt es da vielleicht irgendeinen Grund für? Oder ist das nur die latente ausländerfeindliche Stimmung, die es schon immer gegeben hat in Deutschland? Das Nazi-Gen, sag's doch. Das Nazi-Gen. Waren dann die Nachris, die letztes Jahr schon in Köln waren und dieses Jahr wieder dorthin wollten, das ist dann auch eine Bürgerwehr, oder? Ja, die wollten eigentlich nur verhindern, dass sowas wieder passiert und haben sich getroffen, um ein Zeichen zu setzen. Was natürlich den Begriff Nafris und diese Fahndungen und Kontrollen, die es da gab, viel, viel tragischer macht. Ja. Das spielt eine richtig kleine Geige. Ja. Oh Mann. Stark wachsende rassistische Straßenbewegung. Hey! Also ich bin nicht bereit, diesen Begriff Gutmensch als Hassparole der Rechten zu deuten, sondern ich bin stolz darauf. Aha. Okay. Dann gut. Und wir sind dann Bösmenschen, oder was? Ich bin nicht bereit, diesen Begriff Bösmensch als Hassparole der Linken zu deuten. Ich bin nicht bereit, den Begriff Nazi als Hassparole der Linken zu bedeuten. Das bedeutet einfach, dass ich dem Nazarener folge. Ich bin gerne ein guter Mensch. Ich bin gerne jemand von der Presse. Das widerspricht meiner Arbeit. Gut so. Sie hat sich stets bemüht, wie wir so oft dieses Zeugnis aufstellen können. Gutmensch und guter Mensch sind einander widersprechende Begriffe. Tut mir leid, Frau. Und Menschen in der Presse und guter Mensch. Wenn Menschen haben, die stolz darauf sind, sich zu engagieren, die stolz darauf sind, vielleicht humanistisch, ethisch arbeiten zu wollen. Nee, ich glaube, wir haben viel zu viele Leute, die sich auf Facebook einen darüber runterholen, wie toll sie sind. Ja, aber dafür ist doch Facebook da. Also ich wünsche jedem Menschen, dass sein Leben halb so schön ist, wie ihr es auf Facebook darstellt. Dann werden alle Menschen glücklich. Ich wünsche jedem Menschen, dass sein Leben halb so schön ist, wie es sein könnte. Die mal da war. Aber hat sie nicht gerade diese ganzen Sachen aus der Vergangenheit aufgezählt, die alle so furchtbar waren? Ja. Was soll das denn dann sein, die Bewegung, die mal da war? Die DDR oder was? Die Rote Armee-Fraktion. Bei euch ist was gelaufen, Rote Armee-Fraktion. Bei euch war es immer spitze. Vielleicht meint sie so diese 1980er Jahre Demokultur, die es mal gab. Ja, aber die ist halt platt gegangen, weil niemand mehr Demos veranstaltet hat, die der Bevölkerung irgendwie auch nur nahe gekommen sind. Ja, und der Staat hat halt auch irgendwann aufgehört, so diese totalitären Tendenzen zu haben, die der damals noch hatte. Als die Mauer noch stand und noch Ü-Männer bei Konzerten reingegangen sind und so weiter, um zu gucken, ob da Kommunisten sind und was weiß ich alles. Ja weiter. Was war dieses hier von Ebel? Oh, Steuervermeidung. Jean-Claude Juncker blocked EU-Tax Dutch curbs as Luxembourg PM leak papers show. Wer hätte das gedacht, dass die Steueroase Luxemburg Politiker hat, die sich darum kümmern, dass Luxemburg Steuern vermeiden kann. Wow, das sind Fake News. Ich glaube, das wurde von Russland gehackt, diese geleakten E-Mails. Ja, guckt euch mal an, wie viele Firmen in Luxemburg sitzen und wie groß Luxemburg ist. Und dann haben wir jetzt diese Unglaublichkeit, dass es dort Leute gibt, die Steuern hinterziehen. Wow, cool. Weißt du, genial. Dass einer von denen gleichzeitig auch noch so ein Moralapostel ist, der uns immer schön gern die Leviten liest in Europa, ja, wie wir uns zu verhalten haben. Ich frage mich, ob als nächstes ein Artikel kommt, Geheimnis der Deutschen gelüftet. Sie verkaufen viele Autos. Weißt du, wirtschaftlich. Das sind für mich eigentlich Fake News. So, ich weiß nicht. So, ich meine, okay, ja, es geht um die Leaks. Ja, die Leaks tun das dann stärker beweisen. Aber das ist so, Leute, ernsthaft. Verkauft uns nicht für dumm. Steuerrohr. Immer so ein Ding. Ich finde ja Drohneneinsätze gut, wenn wir Steuersünder mit auf die Terrorliste setzen könnten. Also, dann wäre ich für Drohneneinsätze. Das ist doch ja auch ein super Spruch. Why not illegal? Mr. Juncker was forced to concede that his country's overly generous tax system may have breached ethical standards. Toller Spruch. In bird culture, this is considered a dick move. Das war auch von Abel. Ja, eine britische Mutter, die ist mit ihrem Ehemann nach Bahrain gereist und hat dann festgestellt, dass im muslimischen Kulturkreis, speziell in Bahrain, die Frau rechtlich etwas niedriger gestellt ist und sie wollte von ihrem Mann abhauen und dann wurde sie erwischt von der Polizei und wurde wegen also Adultery, also Fremdgehen, Ehebruch, ins Gefängnis gesteckt und der gute Herr hat ihren Pass verbrannt, damit sie auf jeden Fall auch nicht das Land verlassen kann und der gute, liebe Ehemann ist dann zur Polizei gegangen, hat gesagt, er will für das Ehebrechen jetzt nicht die Anklage erheben, weil er ist so nett und lieb, dass er ihr das nochmal verzeihen tut und sie dann auch nach Hause kommen darf zu ihm. Finde ich gut. Menschenrechte fördern. Und ich weiß nicht. Keine Ahnung. Die Schlagzeile ist einfach schon interessant. Ich finde es auch immer genial, wie unsere hiesigen Feministinnen dann, ich weiß nicht, auf hier Oktoberfestlüge verbreiten und bei sowas die Fresse halten. Das finde ich echt cool. Also, finde ich echt genial. Aufschreien. Ja, ich meine, er wird doch wahrscheinlich Nein gesagt haben, als sie gesagt hat, sie will gehen, oder? Ja. Ich habe mal irgendwo gehört, Nein heißt Nein. Ja, aha. Ja, die gute Frau, die ist auf einen von den Dokumenten aufgetaucht, die Amerikaner, also ihr der Geheimdienst zurzeit veröffentlicht und ja, sie meinte, sie hat keine Ahnung, wie sie da drauf kommt und dass es halt scheiße ist. Also, und dass es halt dummes Geschwätz ist und dass man halt einfach nur irgendwie Russland für irgendwas verantwortlich machen möchte. Wenn man in den USA hat man ja auch eine längere Tradition, dass man innenpolitische Sachen durch außenpolitische Konflikte auch mitbestimmen kann. Aha. Und das sehen wir halt gerade, dass innenpolitische Dinge irgendwas auf jeden Fall mit dem Ausland zu tun haben. Also, das, weißt du, ja. Das hat ja auch eine schöne Meme-Welle gespawnt irgendwie, nachdem ich glaube CNN in einem Bericht einen Screenshot mit dem Hacking-Minigame aus Fallout 4 veröffentlicht hat, um diese Russen-Hacks, diese angeblichen, zu illustrieren, haben dann alle möglichen Leute angefangen, irgendwelche Spielszenen mit russischen Hackern zu posten. War sehr lustig. Ja, das ist doch... Ich verstehe auch nicht, was Obama sich damit erhofft, jetzt am Ende nochmal so einen Aufstand zu machen. Ganz ehrlich. Es ist wie ein kleines Kind, das heulend rumspringt und es nicht einsehen möchte. Also sie haben ja auch ihren neuen Report dann veröffentlicht, wo sie dann sagen, oh mein Gott, Russland hat Staatsfernsehen. Russland hat dann Leute, die irgendeine Kacke behaupten im Internet. Ja, wow. Wie viele Berater hat das Pentagon nochmal weltweit, um amerikanische Außenpolitik in einem guten Licht dastehen zu lassen? 14.000 oder 16.000? Ich weiß nicht mehr die Zahl. Er gibt einfach mal ein Pentagon, 14.000, 16.000 PR-Arbeiter in Google, findet ihr einen Artikel drüber. Und dann heißt es, oh mein Gott, die Russen, die finden das gut, dass Hillary verloren hat. Ja, wow, keine Ahnung. Das ist lächerlich. Also, ich meine, zum Beispiel in Ägypten oder in Syrien oder in Tunesien hat man in den Jahren 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9 hat man Leute trainiert für die Zivilgesellschaft, wie man zivilen Ungehorsam übt. Da gibt es nämlich eine interessante Gruppe, die heißt Otpor, so zivilgesellschaftliche Gruppe, die gern mal einen Diktator über den Haufen wirft. Die haben alle eine Ausbildung von der NGO dort erhalten und so haben sie zumindest von arabischen Frühling auch gute Werkzeuge gelernt, also wie man zivilen Ungehorsam gut organisiert. Also war das dann auch irgendwo Einflussnahme oder sowas? Oder ich weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach nur verwirrt. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Russen an allem schuld. Also, ja, das ist der Report. Ja, da habe ich auch schon viel von abgegriffen. Also ich habe ihn noch nicht im Detail durchgelesen, weil es halt auch einfach ein Schmierentheater ist. Also, das ist so die Einflussnahme von Staaten, sich gegenseitig vorzuwerfen auf die Innenpolitik des anderen Staates. Das ist halt auch einfach so ein Ding wie Kriminalität verbieten. Also es ist halt so, dass Staaten ihre eigenen Interessen in anderen Staaten gerne sehen wollen würden. Unter Freunden macht man so etwas nicht. Ja. Also und halt auch ein Staat wie Deutschland ist durch seine ökonomische Kraft, also weil ja, Deutschland ist ja geoökonomisch ein wichtiges Land, ist halt auch prädestiniert dafür, dass chinesische oder russische oder saudi-arabische oder amerikanische Interessen sich versuchen, hier in einem positiven Licht darzustellen. Aber also die sollen gerne Beweise über die Hacks präsentieren. Das gibt's aber in dem Report nicht. Also nur Beweise für eine Einflussnahme. Ja, ich keine Ahnung, Leute. Ach, haltet doch's Maul, Alter. Ohne Spaß. Ich brauche niemanden, der mir erklärt, ja, Putin ist kein lupenreiner Demokrat. Ja, verstehe ich. Amerikaner haben auch ihr bisschen Kriegstreiberei und so. Aber ihr müsst mir jetzt nicht den scheiß Finger in den Anus schieben und sagen, das war der Putin. Weißt du, keine Ahnung, Alter. Das ist lächerlich. Und das ist schon fast beschämend für ein großes Land wie die USA. Das ist beschämend, keine Ahnung. Ist das mit dem Finger in den Arsch schieben so erzwingend? Muss man das machen? Oder? Ja, das muss man machen. Aber ich finde ja auf jeden Fall das hier gut. Further information has come to light since election day that when combined with Russian behavior since early November increases our confidence in our assessment of Russian motivations and goals. Mit anderen Worten, ja, die verhalten sich irgendwie so, dass wir schon denken, irgendwie, dass das so ist, wie wir uns das denken. Start bombing Russia in 10 minutes. Das sind doch eisenharte Fakten. Das ist doch, ich meine, sehen Sie hier einen Lastwagen? Ne? Sehen Sie hier einen anderen Lastwagen? Atomschlag, was soll das? Ja. Warum machen die da eigentlich noch lang rum? Das könnte Obama doch jetzt auch, dann haben wir es hinter uns. Und wenn ihr es mit Russland hättet eskalieren wollen, dann hättet ihr das doch bitte, bitte, bitte bei der Ukraine-Krise gemacht. Was soll das jetzt? Ja, am besten hätten sie das gemacht so circa 1991, als da nur Rostlauben rumstanden und im Endeffekt niemand wusste, wo oben und unten ist. Aber jetzt... Oder vielleicht einfach 1948 vielleicht. Das wäre auch eine Idee gewesen. Aber ich weiß nicht, warum jetzt? Was soll die Scheiße? Warum nicht 43, mein lieber Eibe? Nein, aber ich finde es einfach nur gammelig. Also ich ist einfach so eine suffisante Art. So Süff-Amis, Alter. Und dabei mag ich die Amis eigentlich. Also ich finde jetzt nicht ganz so schlimm, aber da sage ich halt, es riecht halt einfach. Weißt du, da hat er Obama, ich weiß nicht. Finde ich nicht so gut. Der Barack und ich, wir schaffen das. Ich weiß nicht, mich hätte das jetzt ehrlich gesagt nicht, selbst wenn die Russen das gehackt hätten. Das ist einfach so, okay, und was haben sie gemacht? Vor allem, wenn man sich ein bisschen irgendwie mit dem Aluhut auskennt, dann weiß man doch, dass die Chinesen, wenn sie es machen würden, es so machen würden, dass es aussieht, als wären es die Russen gewesen. Aber die Russen es wahrscheinlich so machen würden, dass es aussieht, als wäre es der Mossad gewesen, während der Mossad so tut, als wäre er ein ISIS-Account. So wird ja eigentlich ein Schuh draus. Ja, und ich meine, weißt du, Panama Leaks, ich weiß nicht. Man weiß ja nicht so viel über das Geleakte, aber man hat ja irgendwie jetzt Eliten so aus dem Westen heraus, waren jetzt im Panama League jetzt nicht so mit inbegriffen, so, aber sehr viel von Russland. Also am Ende kam dann doch raus, dass hier und da auch Leute aus dem Westen mit inbegriffen waren. Waren das dann die politischen Dissidenten oder die Leute, die man gerade nicht so mag? Und halt plus Putin? Also ich weiß nicht. Also in Sachen Aluhut kann man sagen, dass theoretisch, wenn das denn der Russe gewesen ist mit den Hacks, dass das ja eine Antwort auf die Panama-Leaks war. Aber ich mag halt in internationaler Politik jetzt nicht unbedingt einen scheiß Aluhut tragen. Also, weißt du, ich... Warum? Man wird immer so schön vom Blitz getroffen. RT aired a documentary about Occupy Wall Street Movement and bla bla bla. Ja, fickt euch doch. Was ist in Hongkong? Weißt du? Occupy Central. Und das ist jetzt total analog entstanden, ohne irgendwelche Hilfe. Ja! Liebe USA. Wer Echo da eigentlich? Aha. Ich glaube, der Stapel. Was? Kann gar nicht. Aber weißt du, ich weiß nicht. Also es ist einfach normal, oder was heißt normal, aber es tritt halt häufig vor, dass die Staaten sich gegenseitig zivile Organisationen unterjubeln. Und einfach jetzt so mit Occupy so anzugammeln, ist ich, ja. Atlantikbrücke. Ja, Occupy Central, Otpor. Otpor, schaut mal nach Otpor, Revolutions-GmbH. Jetzt googelt mal danach. Gibt es auch als Spiel, heißt Jagged Alliance. Ja. Ja. Die Russen waren es, können wir uns nicht einigen. Ja. Ja, können wir. Alles klar. Ja, hier, Misogynie. Nochmal ganz kurz, tut mir leid, ich zu dem, die Russen waren, also ich würde nur sagen, Hashtag not all Russians, okay. So. Okay. Ah, Anwesende wie immer ausgenommen. danke sehr. Hallo? Hört ihr mich? Yes, ja. We hear you. Traumhaft. Kommt auch rechtzeitig zum Frauenhassen. Ha! Wie sich das gehört. Die muss man jetzt hassen hier scheinbar, weil die spielt Computerspiele. Und hat einen Anime-Avatar. Nein, das ist Overwatch, Motherfucker. Ja, Overwatch sieht auch aus wie Anime. Immer geht. The Internet is the toughest game in town if you're playing as a woman. Ach du Scheiße. Die meisten Spiele, die ich spiele, ob ich einen Mann oder eine Frau spiele, ist überhaupt kein Unterschied. Und wer schreibt das? Ein Mann schreibt das. Charlie Brooker. Oder soll das eine Frau sein? Charlie. Ist eine Frau. Ist eine Frau. So, es tut mir leid. Charlie Brooker ist, ich schaue nochmal nach. Charlie Brooker ist weder noch. Sorry, I just assumed her gender. So ist Charlie auch an den Job gekommen. Charlie was close. Moment. Er ist dumm zum Leben. Ah, mal wieder das, die Illusion einer Subkultur erhält sich. Nee, das ist keine Illusion. Echtes Gaming ist immer noch eine Subkultur, ihr Nasen. Ja, und was sagt uns die Dame, ist alles ganz schwierig, wenn man auf Twitch als Frau was machen will. Das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Ich würde eher sagen, auf Twitch hast du es als Frau deutlich leichter. Richtigstellung, der Artikel ist von Stephanie Convery. Wenn man nochmal hochgeht auf der Seite. Ja, nee, das ist er jetzt hier wahrscheinlich. Das war eine Anzeige für einen anderen Artikel, für der Gamergate-Kram. Ja. Achso, sorry. Nee, der Charlie Brooker da, der ist ein Typ. Das ist der Creator von Black Mirror. Wusste ich doch. Ja, weil bei dem Artikel hier, also ich habe ihn jetzt nicht gelesen, ich habe nur gehört, dass die Frau, die da interviewt wird, eigentlich nicht wirklich bei der Propaganda dahinter steht. Sondern ja, das gab es ja mehrere. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf die hier auch zutrifft, aber... Ja, dass du für feministische Propaganda des Guardian herhalten musst. Wir leben in einem Matriarchat. Wacht auf, ihr Schlafschafe. Und die sagt sie sogar, sie hatte gute Freundinnen in der... Hallo. Sie hatte gute Freundinnen in der Schule, die auch gespielt haben, aber dann, they grew out of it, also sie sind da dem entwachsen. Und ich habe das nie getan. Genauso wird man ein Gamer. Herzlichen Glückwunsch. So machen das alle. In der Männer, Pubertät, Frauen, Hermaphroditen. In der Pubertät, da wirst du entweder Gamer oder du wirst kein Gamer. Das wusste dir nicht aus. Das sind die einzigen beiden Gender. Die einzigen Gender sind Gamer und Nicht-Gamer. Und ich meine, die meisten Leute spielen keine Computerspiele mehr, nachdem sie erwachsen sind, aber manche sind halt ein bisschen anders. Ne? Hör mal auf, die zu othern. Ja, guck mal, wie böse die Jungs zu ihr waren. Sie haben mir das hier gezeigt. Schlimm, dieser Boys Club, der Frauen raushalten will, ne? Wie viele Games werden an Männer gemarketet als Produkte für Männer? Und die Nachricht war klar, hier sind keine Frauen erlaubt. Ja, sicher. Okay, Moment mal hier. Aber ich dachte, du machst gerade Witz, aber geh noch mal hoch. Weil ihre Story ist ja überhaupt keine so mit, oh, sie wird unterdrückt. So hier. It was boys who introduced cat to gaming. I had boy cousins, older boy cousins, and you just can't help it. If they're playing it, you want to play too. Punkt. Und da ist ihr Input fertig zu dem Thema. Nee, also, haben wir das sicher ja alles gemanagt gezwungen. Ja, nee, das hat ihr Spaß gemacht. Sie wollte dann auch spielen. Und wie geht der Artikel weiter? But if half the gaming population is female, how could a generation of female gamers grow up knowing it's so few other? Ja, wahrscheinlich, weil das nicht stimmt mit half the gaming population is female. Ja, oder weil es einfach im Gaming Scheiß interessiert, was für ein Geschlecht die anderen haben. Warum soll ich mich dafür interessieren, wenn es keinen interessiert? Das ist vollkommen egal. Das kann es auch ein Affe sein. Es geht ums Zocken, oder was? Richtig, genau. Das war der Punkt, den ich machen wollte. Schöner Schild für Polygon hier. Polygon, wer das nicht weiß, dann guckt es auch nicht nach. Oh shit. Martin Shkreli's Twitter-Account wurde suspended. Oh, der Arme. Jetzt bin ich traurig. Guck mal, der Markt wird das schon regeln, ob er wieder kommen darf. Der ist ein Shit-Emperor unter Shit-Lords. Ah, oh Gott, und hier ist sie wieder, die großenteils anonyme Online-Hasskampagne mit Vergewaltigungs- und Todesdrohungen. Brianna Wu, Zoe Quinn, Anita Sarkeesian. Ja, ist das eigentlich so ein Copy-Paste-Ding? Auch noch verlinkt. Die Dreifaltigkeit des Gamergate-Hasses. Naja, die eine macht ein Buch, die andere geht zum Kongress und die nächste schwimmt in Geld. Muss ihnen echt irgendwie geschadet haben. Ja, Brianna Wu möchte auch jetzt Running for Congress. Die möchte sich Senatorin wählen lassen. Die will jetzt Kongressabgeordnete werden. Das ist doch super. Ja, ich finde cool. Und ich wette, da gibt es ein paar Agent-Trolls, die reinwählen wollen. Es wäre so geil, stell dir das mal vor. Da steht sie dann da und redet darüber, dass Leute, die so Casual-Handy-Spiele spielen, auch Gamer sind und man sollte. There were so many men, I had to leave the house of representatives. Ja, genau, wahrscheinlich. Also über diese Gamergate-Leute, da könnte man fast annehmen, dass das Ganze in Rotherham angefangen hat. Nee, die sind schlimmer. Ja. Also die Gamergate. Ja. Wenn man an Twitch und sieht, dann selbst als Nocturne Faster Sex Workers. Sowas aber auch. Wie kommen die nur darauf? Ja, ich meine, es war auch nicht so, dass Twitch extra Regeln einführen musste darüber, wie viel Haut du zeigen darfst, wenn du auf Twitch streamst, ne? Das hat sicher nichts damit zu tun, dass es Frauen übertrieben haben. Nein. Wie, warte, du willst sagen und implizieren eigentlich, dass Menschen ihren Körper als verkaufen würden, so vermarkten und nicht das Spiel spielen? Das ist krass. Und da noch freiwillig machen und Subjekte sind? Nee, kann nicht sein. Nee, also Frauen, die sich selbst so runterbrechen, um Geld zu bekommen von Leuten, die bereit sind zu zahlen auf einer Plattform, bei der man das macht, um das zu bekommen, so Donations, nee, das ist nee. Nee, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Solche Schlampen, die schulen dann auf Netzfeminismus um. Ja. Brianna Wu. Oha. Okay, jetzt Feminismus und Matryoshka. Instant. Was? Was verbindet ihr damit? Instant. Kommentar von Lori Penny. Oger haben Schichten. Der neue Faschismus verlangt einen schärferen feministischen Widerstand. Die ist viel älter als ich, ach du Scheiße. Der neue Faschismus. Das ist echt. Netz gegen Nazis hat ja auch die Woche verkündet, wie war das? Nicht mehr die richtigen Nazis sind unsere Gegner, sondern andere. Ja. Also da geht das wahrscheinlich auch hin, was Lori da macht, der neue Faschismus. Nämlich alles, was irgendwie rechts von mir steht. Der neue Faschismus, er unterdrückt keine Juden, er unterdrückt keine Schwulen, er unterdrückt niemanden. Er möchte nur, dass alle Leute Spaß haben und sagen können, was sie wollen. Das ist unser Feind. Der nächste Faschismus wird nicht als Faschismus kommen, sondern als Antifaschismus. Ja. Ja. Oh Mann. Feminismus ist keine irgendwie alberne Flause im Kampf gegen den Faschismus. Er ist für diesen Kampf essentiell. Eines der vielen Dinge, die neuen Autoritären verbindet, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Herkunft, ist die Verachtung der weiblichen Befreiung. So sieht es nämlich aus. Ja. Richtig, Traum deshalb sehen wir nur endlich unsere Mäuler und unsere Schenkel geschlossen halten und uns auf die Klassenfrage konzentrieren sollten. Dann könnte der Faschismus auch geschlagen werden. Das ist Unsinn. Nee, das ist das, was ich immer sage, Lori. Moment mal. Den ganzen Artikel hier. Schau dir die politischen Ideen der amerikanischen Neonationalisten oder der deutschen AfD an und du findest die gleichen Ansichten über die angemessene Rolle von Frauen und Mädchen. Wir sollen ruhig und gehorsam sein, dekorativ und gottesfürchtig, Hausfrauen und Mütter. Wir verdienen weder Selbstbestimmung über unseren Körper noch Schutz vor Gewalt oder das Recht auf Gesundheitsversorgung. Hat jemand Strohmann gesagt? Er soll zu Hause vorm Herd stehen, so wie Frauke Petri. Ganz oder ehrlich, das ist das Problem mit diesen neuen rechten Bewegungen, dass die von Frauen angeführt werden. Und diese ganzen, die wollen die Frauen vor den Herd packen, aber gleichzeitig dürfen die Frauen die politischen Anführer sein. Ich würde mal gerne wissen, wie Feministen darauf reagieren, wenn Frauen selbstbestimmend entscheiden, Hausmädchen sein zu wollen für jemanden. So, wie ist das damit? Das ist genauso wie mit Frauen, die sich dafür entscheiden, sich in erotischer Pose auf dem Poster ablichten zu lassen. Das passt denen auch nicht. Ja, natürlich. Du darfst mit deinem Diese Körper alles machen, wenn das feministisch nicht. Passt. Ja, du darfst alles machen, was dem Feminismus passt. Und das ist ja dann bei weitem dann nicht alles. Genau. Und deshalb ist das der Kampf gegen Faschismus. Weil wir müssen Frauen verbieten, was sie machen wollen. Wie kommt man eigentlich an die Faschisfrucht ran? Und wie macht man daraus Mousse? Haha. Aber ich finde es irgendwie interessant, dass wir halt jetzt die Verkündung von dem Kampf gegen den Neofaschismus haben von unseren feministischen Lagern und in Schweden ja auch feministische Außenpolitik haben und alle immer sagen, ja, Putin, ja, der patriarchalische Hund da, ja, der braucht ein bisschen Feminismus, der hat ja sogar Femen rausgeschmissen. Rechtsartikel zum Thema. Sexistische Artikelsbezeichnung. Penis! Das ist eine seriöse Seite, oder? Widerstand fängt im Herzen an. Und wenn ich mich selber Feministin nenne, dann ist das ein Statement des Widerstands gegen den globalen Männlichkeitskult. Hat das wirklich jemand als Überschrift genommen? Penis! Wenn ich mich Feministin nenne, erinnere ich mich selbst und alle, die zuhören, dass mein Körper und mein Leben nicht der rechtmäßige Besitz irgendeines Mannes sind, ob im Waisenhaus, im Repräsentantenhaus oder bei mir zu Hause. Oh Gott. Dann schreibt irgendein Feminazi im Gefängnis mein Körper. Das ist so ein Follow-up zu meinem Körper. Also, ich wiederhole mich, aber diese Leute haben alle keinerlei geistiges Niveau. Das ist wieder so eine Hausarbeit aus der 11. Klasse, die ich hier lesen muss, wo jemand Nee, die können das besser. Ja, kann sein. Aber Entschuldigung, aber die können das besser. Ich gehe jetzt mal vom Durchschnitt aus, sage ich mal. Es gibt sicher Leute, die das besser können. Aber das ist so oberflächlich und so billig und eigentlich immer das Gleiche auch, was sie schreibt. Mit Lori Penny. Also ich habe auch der Lori Penny per Twitter mehrfach geschrieben, hey, im Iran, die Huma Hoodfar, eine Genderforscherin, die wird dort zurzeit festgehalten. Und die macht degenerierte Erscheinungen. Also die sieht misshandelt aus. Also wirklich, der Frau geht es nicht gut. Die wird da verhört, wahrscheinlich mit Gewalt. Und man weiß nicht viel drüber. Und man könnte sich an einer Petition beteiligen, die halt sozusagen Druck über Kanada auf dem Iran macht, dass diese Genderforscherin freigelassen wird von der iranischen Regierung. Da höre ich nichts. Aber hier redet man davon, dass man irgendwas bekämpfen muss. Und wenn man dann einen direkten Fall hat, wo man einen Menschen, dem wegen einer politischen Gesinnung körperlichen Schaden angetan wird, in Iran, das kann man dann irgendwie, ignorieren oder als nicht wichtig erfinden, weil das ist gerade nicht hip oder wir mögen den Iran irgendwie oder ich weiß nicht, wie passt das zusammen, dass du hier irgendwas mit Faschismus erzählst und auf der anderen Seite ein Fall wie Huma Hoodfar bei den üblichen netzfeministischen Gestalten immer noch nicht angekommen ist. Wie kann das sein? Da gibt es ganz einfache Erklärungen für und auf die sind wir schon oft eingegangen. Das sind alles Ideologen und Spasten. Ja, die glauben nichts von dem, was sie sagen. Außerdem reden wir hier immer noch über einen Artikel von Lori Penny, das ist euch schon klar. Ja, das die ist jünger als ich. Wow. Die ist jünger als du? Die ist älter als ich? Die ist ein halbes Jahr jünger als ich. Sieht so alt aus wie ich. Nee, du siehst jünger aus. Ich habe mir jetzt auch die Haare so kurz geschnitten. Sehe ich hier sicher ein bisschen ähnlich. Auch so gefärbt? Nee, ja, da hatte ich Angst. Ich wusste auch nicht, ob blau oder lieber so. Weißt du, was ich cool finde, ist mit diesen roten Strähnen drin, wie Brianna Wu. Hast du dir auch Kontaktlinsen reingemacht, sodass dein gesamter Augapfel schwarz aussieht, wie bei Lori Penny? Nee, aber das ist eine gute Idee. Und dann damit zu Jobinterviews gehen. Hallo, mein Name ist Lucifer. Lucifer Penny. Ich bin der Zwilling. Ich würde bin hier, um meine Schwester abzuholen. Ich würde beim Overwatch-Spielen von Russen als Zucker bezeichnet. Bitte helfen mir. Donate money to Patreon. Patreon. Müsste das nicht Patreon heißen? Raspitrion. Ich habe den ganzen Beitrag nochmal wieder gefixt. Ja, Chris, dein Skriptfu ist unglaublich. Leitfaden, mal wieder einer von diesen vielen Leitfäden, die man über irgendwas zu reden hätte, dieses Mal über das Thema Lesben und Schwule. Ist das nicht ein bisschen Preaching to the Choir? Das ist von dem Bund lesbischer und schwuler Journalisten und der Artikel ist Schöner Schreiben über Lesben und Schwule. Ja, das ist nicht Preaching to the Choir, das ist schlimmer. Das ist, wir würden gerne mal den öffentlichen Diskurs über uns beeinflussen oder am besten Falle kontrollieren. Ein kollegialer Leitfaden für Journalisten. Die können es doch schon kontrollieren, indem sie einfach bestimmte Dinge nicht machen und sich selbst halt. Wenn du jetzt zum Beispiel als Journalist keinen Erfolg hast, dann guckst du dir den Sprachcode dort an und dann übernimmst du den Sprachcode und Menschen werden dich dafür belohnen, dass du den Sprachcode übernommen hast. Und so kannst du dann geschillt werden von anderen Leuten. Also ich sehe in diesen Dingern weniger wirklich sich jetzt für Schule einzusetzen oder für Lesben, sondern wirklich eher so klicken und ja, Netzwerken. Hier hast du eine Möglichkeit fürs Virtual Signaling. Ja, also ich sehe da wirklich nur Netzwerken. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt wirklich so viel bringt, was sie da machen oder was sie sich vorstellen, sondern dass es im Endeffekt, also ohne dass die sich jetzt vielleicht dessen wirklich so krass bewusst sind, aber das geht da im Grunde um Netzwerken. In meinen Augen. Man darf zum Beispiel nicht überzeugte Lesbe sagen. Weil das könnte ja irgendwie bedeuten, dass die überzeugt worden ist. Sondern man soll sagen, Anna, die vor die 10 Jahre mit einem Mann verheiratet war, hatte mit 40 ihr Coming Out als Lesbe. Ja, aber damit wenn jetzt da ist... nicht wehtut. Okay. Und was jetzt mit den Gender Fluids? Die lesen es dann und die sind nicht überzeugt und die sind dann getriggert. Also... Nee, das musst du dann dementsprechend ausführen. Die 10 Jahre mit einem Mann verheiratet war, dann 4 Wochen mit einer Frau zusammen war, dann nochmal 3 Monate mit einem Mann, dann mit einer Frau, daraufhin Rudelbums und seitdem weiß er gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Keine Ahnung. Was interessiert mich die Sexualität der Leute überhaupt? Hallo, gar bist du nicht identitär oder was ist los bei dir? Hallo? Ich habe doch vorhin schon gesagt, ich bin Scheinidentitär. Ich bin allidentitär, ich bin omni-identitär. Ich habe alle Identitäten. Oh, Schwulenparade. Die Christopher Street Day war nun mal eine Schwulenparade. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ach, haben die Gott. Sich nicht auch selbst so genannt? Es war einfach damals viel, also Frauen waren viel weniger sichtbar damals. Es gab natürlich auch Lesben damals, aber es war nun mal nicht umsonst eine Schwulenparade. Ich meine, die haben sich doch auch so aufgestellt gehabt, oder? Die haben doch von vornherein, also ursprünglich war es doch auch eine Schwulenparade, also für Schwule, nicht für Lesben, also nicht und zwingend. Es ist auch so, dass dieses Thema Männer überwiegend betrifft. Also das wird da ja auch mal gerne geleugnet und irgendwie in so einem ganzen Regenbogenkram da irgendwie vermurkst. Also die meisten Leute, die das betrifft, sind homosexuelle Männer. Da gibt es noch ein paar lesbische Frauen und was es ganz selten gibt, sind irgendwelche Transgender-Leute. Und ob man die jetzt da überhaupt reinzählen sollte, muss oder wie auch immer, da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Ansichten dazu. Also warum jetzt LGBT ein Begriff ist, das habe ich ja von der Weile gelernt, aber auch was jetzt den Unterbruch... Kann ich gleich noch mal was zu sagen. Aber auch was jetzt den Unterdrückungsaspekt angeht, Lesben sind nicht so unterdrückt historisch wie Schwule. Das fängst du auch schon so an. Hier einfach zum Beispiel in der Bibel. Wo steht denn in der Bibel bitte, dass man Lesben steinigen soll? Da steht nichts zu. Die katholische Kirche streitet immer noch ab, dass es Lesben gibt. Warum sehe ich die ganze Zeit ein Bild von Schuhan Herd mit 2 Tafeln Schokolade in der Hand vor mir? Ja, ne? Niemand hat da was dagegen. Aber so ungefähr ist es ja. Und das LGBT-Ding, das kommt historisch von den Stonewall Riots in Amerika, wo das so ein alternatives Wohnding war, wo die Bullen dann reingegangen sind, mehr oder weniger. Und da waren halt Schwule, Lesben, Transsexuelle und so weiter und Bisexuelle und alle zusammen und haben sich dann alle geschlossen füreinander eingesetzt. Daher kommt diese Zusammenfassung. Aber das ist halt amerikanische Geschichte. Also auch schön finde ich Rosa. War das nicht wirklich was zu suchen. Rosa, abgegriffenes Klischeesymbol. Das wird den Herrn von Braunheim sehr unglücklich machen. Bei dem Unterpunkt Vorschlag, Doppelpunkt schwul. Ist das jetzt die Auswertung von dem Vorschlag, den Sie selbst machen, dass er schwul ist? Auch hier gilt in satirischem Kontext zulässig. Warum haben die Journalisten überhaupt irgendwas in satirischen Kontext zu stecken? weil sie alle denken, sie wären Comedians. Ja, wahrscheinlich. Ernsthaft. Aber es gibt keine Comedians in Deutschland, leider. Wortlack, schwul. Ja, Moment, aber warum ist da der Vorschlag wieder schwul? Müsste es doch nicht homosexuell heißen. Nee. Die sollen dann einfach sagen, ja, der Typ hat ein voll schwules Hemd getragen. Was ist denn das für ein schwules Auto? Was ist das für eine Farbe? Das ist Lachsschwul. Lachsschwul gefällt mir. Das ist einfach so ein genereller Vorschlag. Oh, ich war gestern schwul essen, ey. Das hat schwul geschmeckt. Die schwule Luxemburg-Stiftung. Ja, das ist ein Schritt nach vorne, wirklich. Also sehr progressiv, Leute. Vielleicht sollte man das Schwulen so machen wie mit Schlumpfen bei den Schlumpfen. Oh, ich habe mir einen Schwul geschwult. liebe Kollegen, wir schlagen euch kollegial vor. Was ist denn diese Pressemitteilung zum Leitfaden? Wie wollen Sie Ihr Kind nennen? Schwul. Nicht schwul, die Sache. Ja, aber das ist, so kann man ja dann nur eine Frau nennen, ne? Also, stimmt, ja. Shit, ne? Ich finde das schon krass, wie dieses Poster hier zwar schon, okay, so schwule Beziehungen halt propagiert, aber halt nicht mehr Personenbeziehungen darstellt. Sollte schon, so, wenn schon, dann sollte es so ein unübersichtbarer Ball aus Menschen sein, die. So Polyamorosität meinst du? Ja. Oh Gott, ja. Und diese Wortklauberei ja, hier schon wieder. Niemand wird wegen seiner Homosexualität ermordet, wohl aber, weil es irgendjemandem nicht passt, dass er schwul ist. Ja, aber niemandem passiert was dadurch, dass jemand schreibt, er wurde wegen seiner Homosexualität ermordet. Diese Energie natürlich. Auf diesen ganzen Artikel ist komplett verschwendet. Und natürlich wurde der. Ja, umgangssprachlich das ist das Gleiche. Passt. Ja, ich meine. Das ist. Also, das ist schon grenzwertige Wortklauberei, ganz ehrlich. Das ist ja wohl sinnlos. Wenn jetzt ein Mörder rumgeht und nur Blonde ermordet oder nur Blondinen, dann machen wir es einfacher, dann werden da Frauen wegen ihrer blonden Haare ermordet. Hier ist auch noch so eine Passage, geh mal runter. Hätten die halt ein bisschen, weißt du, ein bisschen Mut, dann würden sie eine Sure, mit der Sprachcode in arabischen Ländern gerechtfertigt werden soll. Ja, diese Stelle hier, der Stern macht es noch schlimmer, indem er von einer Verurteilung schreibt. Damit wird suggeriert, es habe ein ordentliches Gerichtsverfahren gegeben. Stattdessen haben wir es mit organisierter Barbarei zu tun. Ja, natürlich wird es da ein ordentliches Gerichtsverfahren geben. Es wird wahrscheinlich sogar ein Gesetz darüber geben. Ja. Und ob das ordentlich ist oder nicht, haben wir eigentlich nicht zu beurteilen. Ich meine, es geht einfach um die Wortwahl. Es geht wieder um die Wortwahl und wie die Wortwahl ja jemanden triggern würde. Ich meine, wenn dich das Wort zur Beschreibung von etwas mehr triggert als die Situation selbst, ja toll. Bist du psychisch gestört? Auch hier, dass in mehreren afrikanischen Staaten sind mit dem Geld von vornehmlich amerikanischen Christen Gesetze durchgedrückt worden, die schwule Menschen mit harten Strafen belegen. Das ist auch nur wieder eine Teilwahrheit. Ich habe einen guten Freund, der oft nach Afrika fährt und der sagt, das Letzte, was du da machen kannst, ist dich als schwul outen, weil sie dich einfach totschlagen. Punkt. Das hat nichts mit Christentum oder sonst was zu tun. Naja, die afrikanischen Gesellschaften sind sehr homophob. Ja. Aber da musste nicht irgendein Christ hinkommen und denen das erklären, weißt du? Ja, das denke ich mal auch. Aber es ist schon halt so, dass es da, ja, das fällt natürlich da auch noch auf fruchtbaren Boden. Natürlich, das schon. Aber also gelitten war das da noch nie. Das war noch nie ein Paradies, wo jetzt ich einem schwulen Pärchen empfehlen würde, hinzureisen. Ja, also Vorschlag, nicht schwul, wenn man da hinreist. Das ist unser Vorschlag, ist ein Service von uns. Ja. Oh ja. Ja, weil ich eben schon bei Laurie Penny darauf hinweisen musste, dass die Leere und Oberflächlichkeit inzwischen alles beherrscht, haben wir hier die dritte Ausgabe von Laser Sushis Newsletter zum Thema Netzwerke. All things networks, the good, the bad and the useful. Ja, scroll doch mal ein bisschen runter, dann lesen wir. Jetzt 2017, yay, current year. Und wenn uns 2016 was beigebracht ist, dann haben wir gelernt, dass wir Leute in unserer Ecke des Boxrings brauchen. Das sind die tiefen Erkenntnisse. So, nee, für die eine Sache, Newsletter schreibt. Du brauchst Leute in deiner Ecke im Boxring. Eine Sache, die hätten lernen sollen, ist, hört auf, dauernd das aktuelle Jahr als Argument zu bringen. Es funktioniert nicht. Dadurch verliert er das ganze Jahr. So ist es nämlich im 2016 passiert. Nee, also ich habe gelernt, die ganzen Rechtspopulisten zweifeln an, dass jetzt im Moment das aktuelle Jahr ist. Die sagen, nein, das stimmt gar nicht. Also, dann geht's weiter. Nächster Absatz. Also, Netzwerke können zum Beispiel emotional, finanziell, Informationen und so weiter, Bildung sein. Außerdem können die uns helfen, wie einem kleinen Kind, das zum Beispiel von seinen Eltern erzogen sind, die Netzwerke. Und ich bin sicher, dass wenn du auf die letzten 6 Monate zurückblickst, dass du irgendwann mal von jemandem abhängig warst und seine Hilfe brauchtest. Also Allgemeinplatz reiht sich an Allgemeinplatz und das halt auch noch in einer fremden Sprache, ein bisschen holprig meiner Meinung nach. Das ist so dünn, da kann man durchgucken, durch das, was hier als Newsletter präsentiert wird. Warte, sie redet über das Netzwerken, aber sie redet nicht über irgendwie Netzwerkanalyse. Sie meint einfach nur so, wir müssen uns unterstützen und tralala. Das ist ja doch noch schlechter. Genau. Ich dachte vorhin noch auf Twitter, dass sie sich mit Netzwerkanalyse beschäftigt. Also mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, wie, keine Ahnung, Klicken sich verhalten im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel, was weiß ich, das Dosenpfand durchgesetzt worden ist als Gesetz, wer das zuerst in den Mund genommen hat und von welcher NGO das gestellt worden ist, sondern sie redet davon, jemand hat mich retweetet, das ist wichtig, spendet an meinem Blog, ich bin so toll, irgendwas mit Feminismus, keine Ahnung. Ja, aber du lernst doch wenigstens was. Jene mit einem gut vernetzten Netzwerk haben einen potenziellen Vorteil gegenüber jenen, die erst auf der Szene erscheinen. Wahnsinn, oder? Ich meine, woher hättest du das wissen sollen? Drauf gekommen, das ohne Laser-Uschis. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, hier Manpower, das ist sexistisch. Oh. Ja. Manpower, oh. Das, also weiß nicht, ob das, vielleicht hat sie das auch schon geändert. Ist das ein Archiv? Nee, ist noch live. Ja, Uschi, da musst du ran. Mir geht es einfach nur darum, da ist jemand, der geriert sich in der Öffentlichkeit als intellektuell und wenn er dann mal was Intellektuelles liefern soll, ist es wirklich so, dass man fast schon in Selbstscham sich abwenden möchte, weil man das kaum lesen kann, ohne sich zu denken, sag mal, hast du das bei deiner Großmutter vom Kalender alles abgeschrieben? Wenn du Freunde hast, ist das Leben leichter. Super, das schreibe ich gleich in meinen Newsletter. Was soll das denn? Ja, das ist das jetzige Jahr. Wahrscheinlich kannst du von ihr auch irgendwo einen Kalender kaufen, wo jeden Tag ein Spruch draufsteht. Ja, sie hat ein tolles Kalenderfoto die Tage, auch in ihrem Twitter-Stream. Sie hat nämlich von irgendwem so einen hässlichen Norweger-Pulli, so einen Weihnachtspulli geschenkt bekommen, in dem sie posiert hat. Und das Tolle an dem Pulli war, da waren halt die üblichen Rentiere, Scheißdreck, Schneeflocken und unten stand halt Feminist gestrickt. Also, ja, das ist ihr Teil. Kampf gegen den neuen Faschismus wahrscheinlich. Und dann findet sie auch noch raus, dass das Potenzial, diese Netzwerke auch zu aktivieren, den Unterschied macht. Irre, es geht nicht nur darum, dass du all diese Kontakte hast, sondern es geht darum, wen und wie du die Leute nach Gefallen fragst, wie du Vertrauen aufbaust, damit sie dir diese Gefallen auch tun. Gott, das ist echt so leer. Und dass sie glaubt, dass das wirklich jemand anderen jetzt... Hier und für 2017 schlage ich euch vor, umgebt euch mit netten Menschen. Ja. Lasst dicke Menschen um mich sein, hat Cäsar damals gesagt. Nee, Männer hat er gesagt. Nette Menschen sind wichtig. Das sind nämlich die Vorboten der guten Menschen. Das ist ein Ratschlag, den ich beherzigen möchte. Da habe ich vorher noch nie dran gedacht. Ich habe mich immer mit Leuten umgeben, die ich scheiße finde. So bist du bei uns geladen. Ne? Ja. kann es sein, dass sie da so ein... Genau so ist es. Mit dem letzten Abschnitt. Da, so for 2017, I suggest you surround yourself with kind people. It's not about seeking out the strongest, it's about seeking out the kindest, as kindness provides a strength in itself. Und das ist jetzt der Punkt, den ich meine. That we all need in the upcoming months. Meint sie damit, dass Trump dann in den upcoming months ins Weiße Haus eingeschworen wird? Kindness is strength. Ich glaube, sie meint das Patriarchat, das ständig vor ihrer Tür steht, wo sie schon Angst hat, rauszugehen. Das Brianna Wute siehst. Aber wie gesagt, ich verstehe den Sinn nicht. Ja. Ich verstehe ihn einfach nicht. Gut zusammengefasst. Nein, du verstehst den Sinn, man braucht es nur nicht erwähnen. Ja, also das hier ist ja mal wieder so eher aus der Abteilung Lichtblick. Unser größtes Problem ist Political Profiling. Die Zeit hat auch schon anders geklungen in letzter Zeit so. Aber das heißt natürlich auch immer dem individuellen Journalisten geschuldet. Und es ist auch nur eine Kolumne. Aber es geht halt ja um das, was wir in letzter Zeit auch schon öfter bemängelt haben. Dass Leute sich halt berufen fühlen, Polizisten oder Meinungspolizisten, so Blockwarte zu spielen. Ja, dass es nicht mehr ums Argument geht, sondern um die unterstellte Gesinnung oder deiner politischen Herkunft und dass du jetzt eigentlich auch in der Theorie, ohne jetzt die politische Herkunft zum Thema zu machen, eigentlich auch über einfach das Thema an sich debattieren könntest, also über Policies, über Politiken, wie man Sachen umsetzen kann. Und das ist halt, ich finde das nervig. Aber dann kommt hier halt gleich wieder so dieses von oben runter. Ne? Also es gibt halt so eine Dorf-Stadt im Netz, also die Städter, das sind die mit den fünfstelligen Followerzahlen. Die Twitter-Dörfler sind meist anonyme Nutzer mit zweistelligem Freundeskreis. Und von den Dörflern gibt es ein paar Städter, ein paar mehr als die Städter denken. Und auch wieder diese Theorie, dass das dann irgendwie sich in Bewegungen umsetzt. Ich finde das einfach nur arrogant. Also allein, weil das steht ja auch für ein Bildungsgefälle im Endeffekt. Das ist nur nett umschrieben. Aber es stehen halt auch hier Sätze drin, die ich so von der Zeit nicht erwartet hätte, wie so haben dieselben Leute, die für die herabsetzende und pauschalisierende Bezeichnung NAFRI für Nordafrikaner kritisieren, kein Problem damit, AfD-Wähler pauschal und herabsetzend als Nazis zu bezeichnen. Ja, ich meine, der Böhmermann hat ja auch gefragt, NAFRI oder Neger, wo ist der Unterschied? Ich weiß nicht, wo ist der Unterschied zwischen Ziegenficker und Böhmermann? Weiß nicht. Also so, wenn das Ziel das Richtige ist, ist das schon lustig und sonst, ansonsten ist es unter der Gürtellinie oder ich, weißt du, ich, verstehe ich nicht. Ich bin nicht dumm. Die größte Bedrohung für die Meinungsfreiheit geht heute nicht mehr vom Staat aus, sondern von der Angst vor dem digitalen Schnellgericht und seinem Pranger. Das würde ich so nicht so ganz unterstützen. Also klar, diese Schnellgericht-Pranger-Sache gibt's und die ist auch scheiße, aber der Staat versucht ja überall seine Spinnenfinger da reinzubringen. Ja, die Angst geht, also es ist in Deutschland ist der soziale Druck, wenn auf den sozialen Medien sowas passiert, noch nicht so heftig wie in Amerika, wo man da wirklich Angst haben muss, dass man von irgendjemandem auf die Pike genommen wird und dann halt gefeuert wird deswegen. That's because they don't know about the Troll Trace Program yet. Das ist in Deutschland eher noch schlimmer, weil wir hier die ganzen Politiker haben, die mit der Scheiße angefangen haben, von wegen Facebook und alles. Ja, eben. In Deutschland ist es eher die Politik, von der man Angst haben muss. Es ist halt genau umgedreht. Wer hat mir denn meinen Wolfenstein weggenommen? Ja, es ist eher irgendwelche Scheiß-Leute, die halt, ach ja, Hate Speech ist jetzt illegal. Keine Ahnung, was Hate Speech ist. Die Scheiß-Leute, ja, die sagen, Hate Speech ist illegal. Wer sind denn die? Ich weiß es nicht. Ich nenne hier keine Namen. Aber ich bin maßlos empört, bin ich. Ja, das ist auch... Halt dich mal im Maßen. Fand ich halt sehr lustig. Ich weiß gar nicht, von wem du redest. Ja, das hier fand ich sehr lustig. Die Washington Post hat das wirklich getan. Also das ist das Cover, was sie drucken wollten. Und fällt jemandem was auf? Das geht um den Millionen-Frauen-Marsch zu Trumps Amtseinführung. Ja. Falsches Symbol. Ja. Hat ihr Kind denn ein Zipfelchen? Aber ich finde es fantastisch. Ich bin dafür, dass man das nicht bei der Geburt festlegt. Eigentlich hätte jetzt hier unten, wenn das Kreuz noch dran gewesen wäre, wäre eigentlich noch am coolsten gewesen. So. Prince, yeah. Ja, das ist eigentlich auch ganz okay. Ich meine, das ist doch eher ein Zeichen für eben Gleichberechtigung und für Feminismus als so ein Ding, was mal außerhalb von Frauenrechten dastehen würde. Wenn sich Frauen für Männer einsetzen, das ist ja die feine Ironie, also ja, dass das eigentlich ja auch in Ordnung wäre, das so zu machen. Ja, So viel verlustig. Hier steht more than 150.000 people supporting, hier steht people supporting women's rights have signed up for a rally in Washington. Also ich bin mir sowieso ziemlich sicher, dass da ziemlich viele Typen dabei sein werden. Also die White Knights irgendwie, die sagen so, Trump hat gesagt, grab the weiße Pussy. You're a fucking white male. Aber ja, das ist auch einfacher, dort mitzulaufen, anstatt in der Bar Getränke auszugeben. Du sagst einfach, ja, wir leben in einer Rape Culture und Trump ist horrible und dann, weißt du, kommst ins Gespräch. Vielleicht nehmen sie dich sogar mit nach Hause und kleben dir Klebeband um den Kopf. Mal sehen. Ja. Ja, ihr Nachries, jetzt wisst ihr, wo ihr hin müsst. Darauf eine Nafri-Cola. Ja, nicht, wenn ich trinke. Ja, das habe ich entdeckt. Allein schon, ich stehe ja auf saudumme Wortspiele, das heißt, ich hasse sie. Und der Titel dieses Blogs allein schon, also die stören Friedas, da war ich eigentlich schon verliebt. Und der Titel Linke Männer oder wie ich Feministin wurde, hat mir dann den Rest gegeben und ich hing an jeder Zeile, aber es war fast wie ich es mir gedacht habe. Auch linke Männer sind einfach fiese Unterdrücker. Das sind die Schlimmsten. Ja. Jeder von ihnen mindestens ein neuer Rudi Dutschko oder gleich Che Guevara. Es ist aber schön, das zu sehen, dass immer noch die gleichen dämlichen Klischees vorherrschen. Die ganzen Feministinnen, die wollen doch mit dem Benno ohne Sorg zusammen sein. Was weiß ich? Keine Ahnung, mit wem die da zusammen sind. Die waren doch eh immer querbeet. Relationship Goals. Siehe Uschi Obermeier. Also. Und dann halt Teach-Ins und das Kapital lesen. Also, das muss auch eine Dame sein, die das schon etwas länger macht mit dem Linkssein irgendwie. Ja, das Kapital lesen, da brauchst du eine Weile. Ja, aber ich glaube, die Zeiten von Teach-Ins mit dem Kapital sind auch vorbei, oder? Ja, bis heute noch. Was so gemeinsames Lesen kollektiv? Linke, als ich eine radikale Linke war, endeten gerade die 90er. Ach du meine Scheiße. Dann also ja, bei einem echt harten Zirkel unterwegs gewesen. Also gemeinsames Lesen an der Universität von Das Kapital gab es noch bei mir an der Uni. Okay. Und das war vor 2-3 Jahren. Da habe ich, glaube ich, sogar noch einen Flyer von. Den habe ich aufgehoben. Denn noch bevor der Fairtrade gehandelte Kaffee in den Bechern kalt wurde, wusste jeder der anwesenden Männer, ob sie rasiert war und ob sie es auch anal gemacht hatte. Schon damals war ich wütend. Ich wusste es nur noch nicht. Als gute Antikapitalistin verriet ich meine Genossen nicht. Ich war ihnen zu Diensten, stellte ihnen meine Vagina zur Verfügung, damit sie an und in mir ruhen und rasten konnten nach dem erschöpfenden Kampf gegen Nazis, die imperialistische Weltverschwörung und all die Bösen da draußen. Ich organisierte und backte und fickte, vor allem aber schwieg ich. Grauenhaft, was ist das? Was sind das für Leute? Was sind das für Menschen? Pure Unterdrückung. Ja. Die älteste Unterdrückung der Welt. Aber versteht sie nicht, dass sie sich selbst in diesem Kreis von Leuten aufhält? Und als der Mann begann, das Vieh zu züchten, als er Land für sich beanspruchte und begann, Kriege gegen andere Männer zu führen, da begann er auch, seine Frau zu unterwerfen, für seine Nachkommen zu benutzen, für sein Vergnügen. Frauen wurden zum Unterpfand. Die ersten Sklaven waren Frauen, aus Sklaven wurden Prostituierte. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Jetzt muss man nur noch eine Realität finden, in der das so ist. Ja, wo ist das gewesen? Ja. Was ist das für eine schreckliche Parallelwelt? Prostituierte waren eigentlich einige von den wohl mächtigsten so Menschen, eigentlich wo es halt jederzeit halt, wo sie halt verwaltet waren. Besonders halt so Edelprostituierte, die halt dann das Privileg hatten, nur von bestimmten Leuten gewählt zu werden, also so für ihre Dienste halt, so, und dann halt wirklich da mitmischen konnten. Ich meine, Puffmütter zum Beispiel, Ja? Was ist mit denen? Warum wird das nicht thematisiert? Dass Frauen andere Frauen unterdrücken. Ja, und du hast ja auch einen ordentlichen Einfluss gehabt. Also ja. So, die Prostitution war ja immer geächtet. Wenn du dann ein Bordell betreibst, dann kennst du ja sozusagen von den ganzen Leuten die Geheimnisse. Ja. Und wenn du dann ein Edelbordell betreibst, dann kannst du Skandale halt so in die Welt bringen und du kannst es halt zu deinem Vorteil nutzen. Also ist Der Marquis de Sade hat das ganz schön beschrieben mit dem Buch 120 Tage des Sodom, in dem es wirklich so Erzählungen sind von Prostituierten, wie sie als Kinder das so durchgemacht haben und was sie da alles erlebt haben. Und es sind schon auch eben so eben weil es so intim ist, ja, bekommt man halt eben wirklich das Gefühl von Sicherheit und dann lässt man sich halt davon mitnehmen und hat dann halt die Möglichkeit, halt Leuten dabei zuzuhören, wie pervers die sind, und dann da irgendwas kommt und du willst was von denen, dann nutzt du sie halt eiskalt aus. Also Prostituierte sind bei weitem nicht einfach nur so Opfer halt. Der Frauenhass hat so viele Gesichter. Er begegnet uns in so mannigfaltiger Form, dass er allein durch seine Vielfalt und seine Omnipräsenz in der Selbstverständlichkeit unsichtbar zu bleiben vermag. Dabei ist er überall, sogar in uns drin. Zeigt sich in unserem Selbsthass auf unsere Körper und unserem mangelnden Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Oh Gott, dieses Projizieren aller inneren Vorgänge irgendwie nach außen, und das hat alles mit Frauenhass zu tun, weil Männer nie an sich zweifeln, weil Männer ihren Körper nie hässlich finden. Oder verkaufen. Zur Abtreibung gezwungen, zur Schwangerschaft gezwungen, ja, das machen wir die ganze Zeit, so je nachdem, da wird dann gewürfelt und je nachdem, was das Spielbuch gerade hergibt, wird das eine oder das andere gemacht. Könnt ihr euch noch an die Britin erinnern, die in Bahrain festgehalten wird gegen ihren Willen und wo man jetzt diplomatisch darauf einwirken muss, sie dort zu befreien? Und jetzt überlegt euch diesen Text. Und auf welche Gesellschaft bezieht sich jetzt dieser Text hier? Auf hier bei uns? Aktuell, ja, heute, ja, jetzt, Deutschland? Hier bei uns. Weißt du? Rape Culture. Und das ist halt, finde ich, schon richtig ekelhaft eigentlich schon. Was ist das eigentlich für dummes Geschwätz da? Das ist einfach nur dummes Geschwätz. Da steht einfach drin, Marxismus als Befreiung. Den Lori Penny so einen Text in der Taz veröffentlichte, den wir gerade gelesen haben. In der sich das männliche Establishment anflehte, doch bitte, bitte, endlich die Bedeutung des Feminismus für eine liberale, weltoffene Gesellschaft anzuerkennen. Ja, das ist halt das Ding, weißt du, Feministen schreien und verlangen oder höchstens betteln um irgendwas, aber sie zeigen nicht, dass sie in der Lage sind, sich selbst im Zaun zu halten und eben halt, ja, Anwärter sind auf so einen Titel. Ja. Vor allen Dingen, der ganze Kram, was sie jetzt meint, was irgendwie bei den Linken passiert, und jetzt ist aber irgendwie der Rechtsruck die Gefahr und wir müssen den Feminismus anerkennen, oder was? Weil wir auch in den letzten Jahren, wo sie ihren ganzen Kram da erlebt hat, ja auch überhaupt nichts gemacht haben für irgendwelche Frauenverbände. Und es gab auch kein Frauenministerium. Und es ist auch nichts passiert in der ganzen Zeit. Das ist halt wirklich einfach falsch, sowas als Logik zu haben. Weil jetzt erkennst du den Feminismus als deine Herrin und Erlöserin an? Ja. Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Ja, aber der Feminismus ist keine Ideologie und überhaupt keine Sekte, und aber bitte komm zu unseren Meetings und gib uns dein Geld. Sit-ins. Und wir müssen netzwerken. Gib uns Geld, wir setzen euch für euren seligen, heiligen Frieden ein. Wir werden die Rape Culture besiegen. Wer die Feminist und kauft einen Lori Penny Ablassbrief jetzt. Linke Männer sind für Prostitution. Wo sie sonst die kapitalistische Ausbeutung anprangern, sehen sie in den Augen der Frauen auf der Straße und in den Laufhäusern nur ihre eigene sexuelle Befreiung, ihre Nutten, ihre Pornos wollen sie nicht aufgeben. Das Male Bonding, die Bindung zwischen Männern, selbst aus diametralen politischen Lagern, Querfront, ist stärker als die Liebe zu Gefährtinnen, Frauen, Müttern, Töchtern, als jeder vermeintliche Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit. Diese Drecksmänner alle erschießen. Zum Endsieg für das Matriarchat, ohne Spaß. Ich finde es lustig, dass es hier so kurz darum ging, dass ja man jetzt mal den Feminismus wirklich mal als die schönste und beste Definition möglich anerkennen sollte. So. Aber dann ist gleichzeitig wirklich einfach um so ekliges, niederes Zeug geht, wie so einfach, ja. Ja, aber weißt du, mit der Definition, was ändert denn die Definition eine Menschenrechtsverletzung aufgrund deiner politischen Gesinnung, wenn du festgehalten wirst von der Huma-Hutfa im Iran oder in der Türkei. Was ändert die Annahme dieser Definition von Feminismus? Was ändert es konkret? Das ändert überhaupt nichts. Es ändert in der ersten Generation, in der es passiert, nichts. Aber wenn diese Definition besteht, werden Leute sich darauf dann beziehen und darauf ihr Wissen aufbauen. Sie werden dann halt einfach ja halt noch mehr so Doppeldenk haben, ja, weil die halt in der Realität sehen. Aber für die Frauen selber ändert sich doch nichts. Im Iran wirst du dann trotzdem noch festgehalten. Oder bei Iran. Also wenn die sich in der Zwischenzeit nicht aus irgendwelchen Gründen mal entschlossen haben, irgendwie nicht mehr ganz so barbarisch ihre Gesetze Teil der Bevölkerung zum Nachteil auszulegen. Aber außer Doppeldenken kommt da nichts rum. Also außer dieses New Age pseudo-religiöse Politik-Sekte Style kommt da nichts rum. Mich erinnert das halt auch immer so an die Urform vom Kommunismus, wo man dann einfach mal so diese politische Analyse hatte und man einfach nur gedacht hat, wir müssen jetzt die Worte hier umsetzen und dann funktioniert alles. Und dann hat man festgestellt, okay, wir haben jetzt in ein paar Zeilen politischer Pamphlete geglaubt, aber wir haben jetzt die Wirtschaft nicht umgekrempelt. Die Wirtschaft funktioniert jetzt nicht besser. Und genauso ist es halt hier mit dem Feminismus. Ja? Frauenrechte funktionieren nicht besser dadurch, dass du den Text jetzt anerkennen würdest, sagen würdest, wir tun das jetzt ins Grundgesetz hinzufügen. Was würde sich denn ändern? Also mehr Repression. Also ich, das, keine Ahnung. Das Gehighlightete hier finde ich auch echt wichtig. Also da wird also sogar noch ausgeteilt gegen ausnahmslos, weil das ist zu oberflächlich gewesen, weil da auch Antirassismus drin war. Und hier halt wieder mal einmal mehr nicht der Kampf gegen männliche Privilegien im Vordergrund gestanden hat. Was im Endeffekt bedeutet, natürlich, dass die Rape Culture schon vorher hier war, nicht nach Deutschland importiert wurde. Ja, und vor allen Dingen, die dreht das jetzt hier echt so hin, dass das zwar schlecht ist, irgendwie über den Rassismus zu reden, aber worüber man halt reden muss, ist Männer. Männer, Männer, Männer, Männer, Männer. Mhm. Oktoberfest-Lüge. Vor allem ist es doch einfach so sexistisch, einfach nur, weil sie Männer sind. Diese Welt krankt nicht einfach am Kapitalismus oder am Rechtspopulismus oder am Terror. Sie krankt an männlicher Gewalt, die sich gegen alles richtet. Die Natur, die Gesellschaft und die Frauen und gegen die Freiheit. Solange es das Patriarchat gibt, solange gibt es keine Freiheit. Solange kann es immer nur Privilegien für Einzelne durch Männer bestimmte Gruppen geben. Zu diesen privilegierten Gruppen gehören auch und insbesondere linke Männer. Weißt du, so, also dazu, zu so Texten sage ich halt einfach nur, wenn es dich feucht macht. So. Ja. Deine Kinder werden dann halt einfach mit diesem Scheiß aufgezogen werden, dann werden sie erkennen, dass es Schwachsinn ist und werden dich dann verrotten lassen. Aber ja, da hast du deine Revolution. Klasse, super. Nice. Oder deine latenten paranoiden Wahnvorstellungen. Ja. Dann wirst du halt einfach den Sohn deiner Ehefrau großziehen. Gut. Wenn linke Männer andere Männer vor Rassismus verteidigen, dann verteidigen sie in Wirklichkeit sich selbst und ihre Überzeugungen, ihr Verständnis von Freiheit. Ja, jetzt verstehe ich es endlich, warum die Linken ständig sagen, man muss antirassistisch sein. Die wollen einfach nur ihr eigenes Ding durchziehen. Ja, okay. Danke für die Aufklärung, Störenfrieda. Widerlich, ey. Störenfriedas meinst du wohl? Das ist nur eine. Störenflieder, diese Farbe hier schon. Ja. Die Störenfrieda erinnert mich an Friedi. Kennt ihr Friedi? Ihr kennt Friedi nicht. Nein. Egal. Ich kenne nur Freehead. Und auch diese Aufzählung mache ich auch gerne, aber hier sind sie eindeutig zu häufig. Partner, Väter, Kollegen, Freunde und Vorgesetzte, die sich aufgeilen. nennt die täglich erlebte sexuelle Gewalt zynisch. Wahlfreiheit lässt zu, dass wir in sozialen Netzwerken im Netz überhaupt mit Hass überschüttet werden, nur weil wir Frauen sind, nicht weil wir irgendeinen Scheißdreck reden. Okay, bemerkt die Person, die das geschrieben hat, nicht selbst, dass sie selbst Hass wirft? Was ist das? Die Hälfte von diesem Text hier? Nee, okay, ich dachte schon. Eva Ivory? Das war ganz schön weiß. Lieber linkes Sexobjekt als rechte Zuchtstute. Ist das die Wahl, die wir Frauen haben, wenn wir nicht richtig wählen? Sind wir schuld am nächsten Trump? Ja. Feminismus das einzige, das männliche Gewalt und patriarchale Strukturen als Wurzel von Leid und Unterdrückung analysiert, benennt und bekämpft. Ja. Wenn ich sie treffe, die barttragenden linken Männer meiner Jugend, jetzt gealtert und ein bisschen wehleidig, und sie mich fragen, warum ich dieses Feminismus-Ding auf einmal so verbissen sehe und mich vorwurfsvoll fragen, warum ich auf keine Demos mehr komme. Oh, oh. Wenn es dich feucht macht. Ja. Ich glaube in dem Fall nicht mehr, du. Da ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Wer die Welt retten will, muss aufhören, links zu sein. Und damit beginnen, Feminist zu werden. Guten Abend. Der Feminismus muss nicht links oder rechts werden. Er muss nicht die Welt retten vor dem Rechtsruck. Genau. Nur damit wir Frauen im nächsten Augenblick wieder interessiert sind. Dressierte Sexobjekte linker Weltverbesserer. Wäre auch ein guter Streamtitel. Wer die Welt retten will, muss aufhören links. Aber ich finde, wir sollten uns da eine Frau mit einladen hier. Das wäre ja eh toll, wenn eine Frau dabei wäre. Also, wenn da draußen jemand sich berufen fühlt. Ich genderst du mich gerade. Wenn sich da draußen jemand für eine Frau hält. Dann ich habe doch schon gestern angekündigt, dass er mich eigentlich Abelina nennen soll. Nee, die Abelina will nämlich kandidieren bei den Grünen, weil man da so einfach Ämter kaum kriegt, weil wenn man für zwei Männer stimmt bei der Urwahl der Grünen, ist der Stimmzettel ungültig. Man muss also für die einzige Kandidatin stimmen und für einen der drei aufgestellten Kandidaten. Das heißt, Frau Göring-Eckardt ist wie in der Volkskammer früher schon gesetzt. Ja. Was daran vor allen Dingen auch lustig ist, du hast unten drunter noch die Möglichkeit, Nein zu stimmen. Aber du musst dann, wenn auch Nein, stimmen gegen alle. Mit 99,9% wurde heute in der Volkskammer Frau Göring-Eckardt wieder bestätigt. Nächster Nachrichten im Farbfernsehen um 13 Uhr. Man fühlt sich echt manchmal wie in der Vergangenheit. Der ist schon ein bisschen älter, der Artikel, aber fand ich sehr empfehlenswert. Wie wieder mal ein Querschuss aus der Schweiz. Halt mit einem sehr kritischen Interview mit diesem Rüd Koppmanns, der halt im Endeffekt auch wieder diese, was wir vorhin schon mal hatten, dieses, dass man den Leuten halt, dass man sie nicht political profilen sollte, sondern genauer hinschauen sollte. Und er sagt halt hier auch so, er räumt mit so Sachen auf, wie das der Aufstand der weißen Männer in den USA, weil das überhaupt nicht zu leisten wäre von der Wahl her. Ja. Und er sagt halt ein paar Wahrheiten über Integrationspolitik und Politik allgemein, die irgendwie in deutschen Gazetten nicht auftauchen. Aber der Typ hat es eh drauf. Also auch seine beiden Studien hier. Religious Fundamentalism and Hostility Against Outgroups, a Comparison of Muslims and Christians in Western Europe und seine andere große Studie, Does Assimilation Work? Social Cultural Determinants of Labor Market Participation of European Muslims. Das sind zwei sehr gute Studien. Und hier unten kommen wir auch zu dem Fleisch am Artikel hier, die Frage über seine Naja, jetzt bist du schon wieder vorbei. Da noch eins, glaube ich. Da, hier dieses. Reicht das schon, dass man sie als Wissenschaftler quasi exkommunizieren will? Soweit ist es ja nicht gekommen, aber der Druck ist spürbar. Er hat auch damit zu tun, dass Identitätspolitik eine immer wichtigere Rolle, richtigere Rolle in den sozialwissenschaftlichen Fakultäten spielt. Immer mehr Zweige beschäftigen sich mit spezifischen Minderheitsgruppen, von den Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Studies bis zu den Black and Hispanic Studies, was wiederum Studenten mit entsprechenden Interessen und normativen Vorstellungen anzieht. Also im Endeffekt erziehen wir uns praktisch dieses Problem jeden Tag neu heran in unseren Institutionen, indem wir diesen ganzen eigentlich Fringe-Bereich so in den Mittelpunkt stellen. Ja, es ist halt einfach ein guter Artikel. Das Gefühl habe ich auch, dass man in Lila Lande da weiter ist. Mit den ganzen, weil die haben das ja vor Jahren schon gehabt, dass die Leute da auf einer Straße wie gehackt worden sind wegen ihrer Meinung zum Islam. Ja, und die Niederländer haben auch irgendwie das Glück, dass halt ein großer Teil ihrer Muslime zum Beispiel aus Indonesien stammt und dass die relativ umgänglich sind zum Beispiel und bereit, auch mal 5 Grad sein zu lassen. Okay, also mit Indonesien, da würde ich kurz einhaken wollen. Also der Duarte, der hat gesagt... Das sind die Philippinen. Ah, fuck, mein Gehirn, Alter. Stimmt. Sorry. Oh Gott. Also wie gesagt, ich habe Indonesier auch kennengelernt. Das waren eigentlich alles extrem lockere Leute, die schon ihre Religion gelebt haben, aber eher im Sinne von einem europäischen Christen, wie der seine Religion lebt. Deutlich entgegenkommen. Lieben lassen. Ihre Argumentation geht davon aus, dass es eine Mehrheitsgesellschaft gibt, aber gibt es die noch? Und das fasst er ja schön zusammen darunter, dass er sagt, die Linken hoffen und die Rechten befürchten das. Aber ich irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, da liegt noch dieser schlafende Riese, der echt nur mal husten müsste, damit beide von den Fringe-Meinungen weit wegfliegen. Und der hat gemeinsame Werte, da lasse ich mir nichts erzählen. Zum Beispiel den Wert halt, unbedroht in unseren Städten leben zu können, ohne sich überlegen zu müssen, gehe ich auf das Konzert, gehe ich zu diesem Volksfest oder gehe ich überhaupt raus heute? Solche ja, aber Werte. Wie ändert man denn das? Das ist ja eigentlich dann wieder die Frage. Und da geht dann die Meinung wieder auseinander. Ne? Also da wirst du die Leute wahrscheinlich so schnell nicht auf einen Nenner kriegen. Naja, es reicht ja, wenn sie uns im September, so wie es aussieht, noch weitere Jahre große Koalitionen bescheren. Das ist ja schon traurig genug. Ja, ich befürchte ja nach wie vor, dass es Schwarz-Grün geben wird. Aber es gibt Blau-Gelb. Mach mir keine Angst! Es gibt Blau-Gelb. Blau-Gelb? Nee, im Leben nicht. Also wenn die Grünen, die haben sich ja richtig in den Fuß geschossen, was die Prozente angeht mit der Racial Profiling-Geschichte und jetzt schieben sie gleich noch irgendwie kein Feuerwerk wegen Feinstaub hinterher. Ich habe vorhin getweetet, sie sollen bitte auch noch den Besitz von Privat-Pkw verteufeln und das ist auf jeden Fall los. Ja, aber wenn das dann wieder so läuft, dass sich die meisten Leute halt eben da sammeln, so, also ich meine, die CDU hat beim letzten Mal ja schon fast die absolute Mehrheit gekriegt. Oh. Und wenn du dann nur noch so ein paar Prozent brauchst und beim letzten Mal haben sie ja auch schon mit den Grünen geliebäugelt. Und dann ja, aber würde das nicht endgültig die CDU zerreißen? Keine Ahnung. Ich glaube, würde das der Seehofer dann mitmachen? Ich glaube, dann wird die CSU, wollte ich gerade sagen, die wird dann sagen, wisst ihr was, wir machen unser eigenes Ding. Ja, die CSU ist doch nur kontrollierte Opposition. Also in meinen Augen. Die schwätzen halt ein bisschen so noch so rum, damit halt die Einigkeit in. Die haben ja auch schon Merkel als Kandidatin jetzt wieder mitgetragen. Ja, aha. Soll der Islam staatlich anerkannt werden? Und das ist ja das, was in unserem kleinen Sonderstream zur Islamkonferenz im Endeffekt auch die Frage war. Welcher Islam? Welcher verdammte Islam denn? Zeigt uns doch erstmal den Islam. Und dann können wir darüber sprechen. Aber solange jeder von euch was Eigenes ableitet, dass Frauen beschnitten werden müssen, dass Frauen die Köpfe bedeckt haben müssen, dass man Ungläubige enthaupten darf und ihre Kinder als Sklaven behalten. Und dass man Schwule von Dächern werfen darf. Ja, da, so lange können wir halt da irgendwie schlecht drüber reden. Nicht, weil die Schwule sind, ne, wie wir gerade gelernt haben. Nee, weil die Typen Schwulenhasser sind. Die runterwerfen. So war das. Ja. Warte, mit dem Sklavenhalten. Leviticus 25, 25. Ja, Leviticus. Gläubige, ja, ihr dürft die Kinder von Flüchtlingen als Sklaven halten. Gott ist einverstanden. Steht in der Bibel. Wir brauchen christliche Werte. Wo kann ich mir cool! Den... Da haben sie aber Glück, die Sklavenhaltung ist nur noch bis übermorgen erlaubt. Aber ja, steht in der Bibel, Levitikus 25, 45, ja, Sklavenhaltung. Wie kriegen Sie denn als Sklave so Ihren Kaffee? Schwarz. Ach, hätte ich mir ja denken können. Otto. Großer Film, ja, Otto, der Film, der erste. Nicht die anderen gucken, nur den ersten. Ja, das sind zwei Polizisten, die der Rheinischen Post Auskunft gegeben haben, wie das so gelaufen ist, um Köln rum. Und sie bestätigen das, was ich im Endeffekt auch gesagt habe und heftig verteidigen musste gegen so Trottel wie Helles Sachsen auf Twitter. Nee, Entschuldigung, den Trottel nehme ich zurück. Ich bin ja ein anständiger Mensch. Aber auf jeden Fall, dass das halt klar war, dass das verabredet war. Dass die gruppenweise gekommen sind. Ja? Fast an jeder Haltestelle bis Köln sind Gruppen zugestiegen. Und dann waren es auf einmal ganz viele. Also die meisten von ihnen hätten keine Tickets gehabt, die fahren in der Regel schwarz, aber so viele kann man nicht überprüfen, das geht einfach nicht. Ist auch wieder cool, die fahren in der Regel also schwarz. Ist das ein Eingeständnis der völligen Unfähigkeit oder was ist das genau? Und ist das ein politisches Versagen, wenn eine ganze Menschengruppe einfach schwarz fährt und das auch alle wissen und keiner was dagegen tut? Kann ich auch schwarz fahren und dann meinen Pass wegwerfen? Ja, eben, das ist ja auch so ätzend, ne? Also ich bin ja auch einer, der kein Auto hat und Bahn fährt in der Großstadt. Und eine Zeit lang habe ich so am Stadtrand gearbeitet, quasi eine Haltestelle, nachdem sich es gibt so verschiedene Zonen halt. Und da ist so eine Grenze gerade und da kontrollieren die halt alle naselang, weil alle möglichen Leute halt vergessen irgendwie, dass sie da eine größere Karte sich kaufen müssen, um diese eine Haltestelle irgendwie zu fahren. Und deswegen kontrollieren die da. Und ich habe eine Fahrkarte, die ist übertragbar, also steht kein Name drauf oder so. Und das bedeutet halt in Hannover im Klartext, wenn ich die nicht dabei habe, könnte jemand anders damit fahren. Mit anderen Worten, ich muss das volle Geld bezahlen wie ein Schwarzfahrer. Und wenn ich dann also am ersten Mal meine Fahrkarte nicht eingesteckt habe, weil ich vergessen habe, dass sich der Monat geändert hat, dann hast du da an der Stelle schnell mal irgendwie deine 40 Euro bezahlen dürfen. Und dann kennen die kein Vertun, ne? Und deswegen, wenn ich sowas lese, wäre ich auch grantig. Ja, vor allem, wo gucken wir denn dann als nächstes weg? An der Kinokasse? Im Supermarkt? Da waren Leute, die konnten wir gar nicht alle kontrollieren. Ja. Wo kapitulieren wir als nächstes? Nur weil sich Leute zusammenrotten in Gruppen, die groß genug sind und dann auch noch mit nationalem Bezug, so wie es aussieht. Ja, das ist dann wohl die nächste Form von Fortbewegung durch die Stadt. Einfach mit seiner Clique, mit seiner Gang so rumlaufen in Lederjacken, aber alle so verschiedene Gangs und dann wird keiner kontrolliert. Ah ja, und dann sind wir einkaufen gegangen und danach haben wir gut gegessen. Ja, so wie so eine Gruppe von so Gopniks, so Mafia. aus der Einfahrt so raus squatten. So. Wilder Westen ist das im Endeffekt. Das ist Und dann dazu diese Geschichten mit zig Angriffen auf Rettungswagen und Ordnungskräfte mit Feuerwerk an Silvester etc. pp. Diese Bandenbildung, die man vor den, also ich habe ja auch schon öfter hier in der Gegend, wer weiß, wo ich herkomme, wir hatten hier den Herrn Mutschuk von den Hells Angels, der jetzt vor kurzem erschossen und beerdigt wurde. Und mich hat das hier schon immer erschreckt, mit welcher Blauäugigkeit mit diesen ganzen, wie Pilze aus dem Boden sprießenden kriminellen Strukturen umgegangen wird. Ja. Aber jetzt, wenn das noch alles dazukommt, und das ist ja ein tolles Potenzial, sowohl für die Leute, die jetzt schon eine kriminelle Organisation haben, die können billig Rekruten abgreifen, oder für Leute, die unbedingt eine gründen wollen, das wird noch ein Spaß werden. Also hier in der Innenstadt gibt es zum Beispiel wenig Etablissements, sage ich mal, die keinen Vertrag mit einem Sicherheitsdienst haben, der einer ganz gewissen Gruppierung näher steht. Das gibt's alles schon. Und da drauf jetzt noch irgendwie Gangs von Leuten, die dir dein Telefon abziehen, wenn du aus der Straßenbahn steigen willst, oder was? Und keiner tut was, weil wenn man die alle aufhalten wollte, was... Leute, mir, ja gar nicht schaffen. Mir ist gerade eingefallen, ich war neulich vor ein paar Tagen war ich unterwegs nach Mannheim mit Freunden und wir waren halt im Restaurant essen, sind dann wieder zurückgefahren nach Heidelberg und in der Straßenbahn kam da eine Frau rein mit einem Rucksack. Die war auch in der S-Bahn noch da gewesen. Und auf jeden Fall hat sie dann am Telefon darüber geredet, wie ihr der Rucksack von einem Migranten, könnte man schon sagen, einfach genommen wurde, so gepackt. Und der Typ ist dann aus der Straßenbahn weggerannt, als die Türen sich geschlossen haben. Und sie hat den Rucksack dann zurückbekommen, weil es ein Typ gesehen hat und dem Typen hinterhergerannt ist und den Rucksack zurückgebracht hat. Hm. Das ist schon krass. Das ist schon krass, so wie casual das schon passiert. Das ist erschreckend. Aber ein Dach mit den Händen bilden heißt Arrest. Das versteht das Gegenüber. Das hilft sicher auch. Also Armlänge Abstand und dann mit beiden Händen ein Dach bilden. Ach, ja. Ich meine, meine Freundin trägt Pfefferspray. Du willst mich auch noch in deine Wohnung einladen. Cool. Also meine Freundin trägt Pfefferspray mit sich, als sie halt in Frankfurt studiert hat. Ja, in dieser Umfrage, die ich vorhin schon zitiert habe, waren das, glaube ich, um ein Viertel von den Frauen, die inzwischen Pfefferspray haben oder Pfefferspray anschaffen wollen. Was heißt eine Raute mit den Händen bilden? Alle herkommen. Oh, ja, aber bei uns im örtlichen Real, ich meine, die Stadt, in der ich wohne, hat 21.000 Einwohner, aber bei uns im örtlichen Real gibt es zwei Regale mit Pfefferspray. Das auch erst seit einem Dreivierteljahr höchstens. Also so mit verschiedenen Geschmacksrichtungen? Das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich mal machen. Nee, aber das ist ein recht neues Phänomen. Das gab es früher nicht, dass du das im Supermarkt irgendwo bekommen hast. In so einem, keine Ahnung, so Luftdruckpistolenladen oder einem richtigen Waffenladen oder Messerladen, weißt du? So, ja, dann ist dann, Pfefferspray zur Tierabwehr, ne? Weil richtiges Pfefferspray brauchst du ja keine Waffenscheine für. Ja, aber halt, dass das Ding. Tierabwehr, das ist aber überhaupt nicht rassistisch. Aber dass es halt im Supermarkt verkauft wird, ist schon. Wieso? Wir sagten, dass man halt nur gegen andere Rassen einsetzen kann. Also, das ist jetzt eine Suggerierung deinerseits, die ich nicht gutheißen kann, du Kackrassist. Man kann auch mit einer Gabel einem die Augen ausstechen, aber deswegen brauchst du halt auch keinen kleinen Waffenschein für. Abend, kann ich mal gerade ganz kurz unterbrechen? Ja, bitte. Und zwar, ich wollte nur Bescheid sagen, also die beiden Kanäle Vulgäre Analyse und Vulgäre Analyse 2 wurden jetzt gesperrt, ja, da wurde vorhin sein Livestream weggefleckt und die beiden Kanäle sind weg und jeder, der wissen will, wie es bei dem weitergeht, soll erstmal seinem Twitter-Account folgen. Okay, das war's schon. Ja, ja, das vielleicht nochmal zu sagen, für die, genau, Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben, die ARD hat wohl diverse Videos mit Copyright-Claim versehen von dem Kanal Vulgäre Analyse. Und das Komische, also er hat ja auch ein Video drüber gemacht, das jetzt wahrscheinlich vielleicht weg ist, aber auf jeden Fall hat er halt gezeigt, dass die Videos, über die er da gesprochen hat, teilweise halt eben Reaktionen auf die Videos von anderen Leuten waren, die Sachen von der ARD enthalten haben und die Videos von den anderen Leuten wurden nicht entfernt, aber von ihm halt eben. Ja, und nicht nur das, sondern entscheidend ist ja auch bei der Message, die man bekommt, wenn man so einen Strike hat, so also DMCA-Claim gestrikt, ne, da steht auch drin, in welcher Form das Video halt geflaggt wurde. Und die wurden alle manuell geflaggt. So, was auch immer das bedeuten mag, ich meine, es ist ziemlich eindeutig so die erste Lesart davon, dass es ja von jemandem aus der ARD dann so geflaggt wurde, halt explizit. Aber das ist halt einfach recht einfach nicht möglich. Das ist E-Mail an ARD-Zuschauerkontakt von mir ist raus mit der Nachfrage, warum das geflaggt ist und mit der sofortigen Aufforderung eines Gebührenzahlers, das doch bitte zu enden. Mhm. Aber ja, wer auf dem Laufenden bleiben will, der Twitter-Account und es gibt noch den Ausweichkanal, die Anale Vulgerüse. Wollte ich schon immer mal sagen. Und ansonsten einfach immer ein Dach mit beiden Händen bilden. Das heißt Zensur. Ja. Vulgera Analyse, this account has been terminated because we received multiple third-party claims of copyright infringement regarding material the user posted. Wir würden sowas ja nie machen, Sachen aus der ARD oder so. Oder von Phoenix. Vulgera Analyse 1 und 2 sind wirklich weg. Das ist krass. Das kann man sehen, wenn man, ich kann mal den Link da in den Chat posten. Und ja, wir wissen alle, wie ein dieser Kanal ist gesperrt aussieht. Ja. Das ist nicht unbedingt schön eigentlich, dass wir das alle wissen, ne? Ja, aber es ist doch jedem von uns schon mal passiert, dass er Bearing aufrufen wollte oder so und dann zack, war er weg. Ja, so viel zur Polizei in Köln, würde ich sagen. Ach, Chris ist kurz AFK, deswegen können wir nichts umblenden. Ja. Ja, ich hoffe, dass Schlomo da irgendwie aus dem Schlomassel wieder rauskommt. Also wenn wir noch die Polizei angucken, die Polizei, die darf ja Tränengas einsetzen und das Pfefferspray, das ist ja eigentlich nur zur Tierabwehr. Habt ihr gewusst, dass innerhalb von einem Konflikt zwischen Staaten Tränengas nach Genfer Konvention verboten ist? Aber Konfession. Ja, aber also es ist ein Kriegsverbrechen, aber es ist erlaubt, gegen die eigene Zivilbevölkerung das einzusetzen. Naja, das ist doch auch gemein, guck mal, dann schießt du das auf die eine Seite Soldaten und dann weinen die alle und machen und die anderen erschießen sie doch einfach. Das wäre ja auch irgendwie unsportlich. Ja, schon, aber nur so als Sound. Da könnten wir doch gleich was Giftiges nehmen, das ist doch weniger grausam. Dann schlafen die einfach ein, ohne dass die noch erschossen werden müssen. In der Regel schlafen die nicht nur einfach ein, sondern leiden ziemlich heftig, bis sie sterben. Der Giftgas. Ach, das ist doch ein patriarchales Konstrukt. Ja. Was sagst du dazu, dass in deiner Heimatstadt jetzt wegen Feinstaub keine Böller mehr verschossen werden sollen, Abel? Ich finde es gut, weil ich würde auch gerne das Klima besser schützen. Und die grüne Regierung in Stuttgart, die hat auf jeden Fall alles unter Kontrolle. Also der Antrag für den Bau von weiteren Gefängnissen, der wird wahrscheinlich abgelehnt. Aber wir haben jetzt schon vollbelegte Gefängnisse. Und der Türkheim in Stuttgart hat 70% Ausländeranteil. Da hat es viele Türken und viele Rumänen. Und bedingt durch die Flüchtlingskrise quellen die Gefängnisse über und zumindest hat man dann frische Luft zu schnuppern, wenn wir schon niemanden mehr einsperren können. Und ich finde das eine ziemlich gute Sache. Also die können doch dann alle ins Bundesabschiebezentrum an Stuttgarter Flughafen, oder? Ja. Du musst es nur groß genug machen. Ja. Ja, Chris. Ah, Chris ist wieder da. Ja, das ist wieder mal so ein Beispiel. Wie hat jemand gesagt, es ist doch schön, dass wir nach 2,5 Jahren immer noch ohne Miete zu zahlen in den Köpfen der Journalisten wohnen. Ja. Weiße Männer vereinigen, Frauen herabsetzen, den Druck durch Frauenfeindlichkeit herabspielen. Wie werden Gamergates Werte in Trumps Amerika zum Vorschein kommen? Das ist so fucking lazy und dazu dieses dieses Psychopathenbild von dem Typ aus GTA 5. Ein richtiger Psychopath, ja. Okay. Ja, und dann kommt natürlich das übliche Gamergate. Wird nun benutzt, um das Movement zu beschreiben, in dem Internet-Trolle High-Profile-Leute in der Game-Industrie unter Druck gesetzt haben. Also High-Profile-Leute, wir hatten es heute schon mal. Brianna, ich habe ein iOS-Spiel gemacht und es kaum auf Steam porten können. Du, Zoe, Depression Quest, Quinn und Anita, ich habe ein Video gemacht, Sarkeesian, wo ich die Footage nicht selber gecaptured habe, übrigens. Das sind High-Profile-People in the Game-Industry, das ist für mich Bullshit. Ja. Die High-Profile-People in the Game-Industry, über die man sprechen könnte, wären eher die, die nach und nach aus dem Gehölz gekommen sind und auch gesagt haben, Leute, jetzt hört doch mal auf, wie Ken Levine von Bioshock und System Shock Ruhm und solche Leute, das sind irgendwie die, auf die man sich hätte konzentrieren können. Oder auf Roberta Williams, die immer schon gesagt hat, na klar haben Frauen in der Computerbranche ihren Platz. Aber nee. Also das übliche Geschwätz. Und dann wird es wie üblich wieder mit dem Herrn Trump irgendwie über die Breitbart-Connection, Breitbart-Ban, Trump, Gamergate. Ja? Weiß ja jeder, dass der Gamergater morgens nach dem Aufstehen als erstes Breitbart aufruft. Also es ist, dass das immer noch passiert, dass das ein frischer Artikel ist und jetzt nicht mal bei einer kleinen irgendwie Klitsche. Wie lang noch? Bannon once spoke favorably of Darth Vader. Ja, ja, der hat gut über Darth Vader. Vader did nothing wrong, hat er gesagt. Oh, das sind ja die wichtigsten Sachen überhaupt. Gamergate, he wrote, has exposed both the feminist campaigners and even some gaming journalists as completely out of touch with the very reason people play games. Yup. Warum ist das denn bitte immer noch relevant? Ich meine, wenn das die Leute nicht mögen, dann sollen sie aufhören, darüber zu berichten. Ja, wie gesagt, wir wohnen ohne Miete zu zahlen bei denen in den Köpfen. Und anscheinend so echt. Aber das ist doch eine tolle. Jennifer Hepler wird natürlich auch gleich nochmal, die hatten wir auch schon öfter mal. Das ist doch ein gutes Zeichen. Im Endeffekt haben wir erreicht, was wir erreichen wollten. Ne? Nämlich, dass die Arschlöcher sich jetzt immer zweimal umdrehen, so, bevor sie so einen Scheiß schreiben. Und das Geniale ist, dass sie ja eigentlich nur ihre eigene Atrocity-Propaganda, also wenn man immer erzählt, dass, was weiß ich, wie viele tausend Frauen durch Gamergate ja, auf offener Straße erschossen worden sind. Und im Grunde haben sie angefangen, ihre eigenen Lügengeschichten zu glauben und schreiben jetzt endlos Artikel darüber, wo überall Gamergate lauert und die Menschheit zerstören möchte. Also, so. Und dann auch so Sätze wie hier, völlige Blindheit. Keep politics out of games was Gamergate's proponents rally and cry, but they may have as well been saying, make games great again. Nee, das war der rally and cry der anderen Seite. Make games great again. Wir waren die, die gesagt haben, lass die Sachen doch einfach wachsen, wie sich das für eine Kultur gehört. Die anderen wollten irgendwas ändern, damit es great again und mehr more inclusive und ja, weniger also sexist so, werden kann. Diese ganze Retro-Gaming-Scheiße, ich meine, das ist doch die Definition von make games great again. Wenn man sagt so, das ist alles wie Pixel-Art und nee, was du meinst, ist pretentious Retro. Echtes Retro ist völlig in Ordnung, aber pretentious Retro, das ist, ich kann nichts machen, deswegen mache ich Pixelblöcke. Das ist ja, das aber Problem. Ich meine, du hast doch von zig Leuten da irgendwie gehört, sie wären die übelsten Gamer, die halt keine modernen Spiele spielen. Movie Bob. Auch hier, the evidence that major developers are listening to their broader audience rather than being bullied by Gamergate, as recent titles such as Unearthed 4, A Thief's End, eine Buddy-Geschichte unter Männern, Watch Dogs 2, eine Hackergeschichte, habe ich nicht gesehen. Und Dishonored 2, eine Geschichte, wo Männer und Frauen gleichberechtigt wählbar als Charaktere nebeneinander stehen. Have touched on mature themes. Das hat, da alle drei, die sie nennen, Fortsetzungen sind, womit haben sich denn die davor beschäftigt? Nicht mit mature themes? Hatten die keine Variety of Characters? Nee. Oh Gott, ey. So unreflektiertes Schreiben, das kotzt mich richtig an. Das musste jetzt wieder great again werden aus Gründen. Und jetzt ist das so und so. Und deswegen, wenn du jetzt auch GEMA geht und Uncharted 4 eingibst, dann hast du garantiert tausende von Blogs, wo sich die Leute darüber aufregen, dass sie verloren haben oder dass man das ändern muss oder so. Vor allem unten dann gleich. Ja, Call of Duty und Grand Theft Auto, most of them were driven by guns. Dishonored, Uncharted, Watch Dogs. Gibt's, glaube ich, überall Guns. Also, was willst du gerade? Oh mein Gott. Once again, there is a connection to Gamergate. Was, wer ist das denn? Wer ist das? Jay Rosen. Jetzt der Todd Martins, Alter, dem werde ich jetzt mal was schreiben, Alter, der kann mich machen. Nee, aber hier dieser Jay Rosen ist doch viel interessanter. I felt obligated to examine their claims. When I did, I discovered nasty troll behavior with a hard edge of misogyny. Ja, ganz bestimmt. Interessanterweise ist wahrscheinlich auch der einzige Vollidiot. Side of Bacon. Ja. Oh Mann, ey. Naja, Rape Jokes of Grand Theft Auto. Ja. Gun Fetishism. Ja. Seit ich Videospiele spiele, wünsche ich mir nichts mehr als eine eigene Waffe zu besitzen. So dringend. Ja. Wie, du hast keine eigene Waffe zu Hause. Mein Gott. Ja. Ich habe gehört, es gibt so eine Ortschaft mit 20.000 Leuten, da gibt es ganz viel Pfefferspray. 21.000, ja, 21. Wir sind eine schwer bewaffnete Privatarmee. Ja, auch wieder so ein kurzer Lichtblick, finde ich. Gideon Böse. Der Name geistert ja öfter mal auch durch die Medien, also zumindest kannte ich ihn schon. Ich musste dann aber auch nachgucken, genau, woher ich ihn kenne. Und er bezieht sich hier auf diesen The Real Housewives of ISIS-Clip von der BBC, der eigentlich ziemlich lustig war. Der natürlich von den selbsternannten Kulturwächtern auch gleich weggehauen worden ist. Da war halt so einfach eine Parodie auf Scharia-Hausfrauen praktisch. Genau, und der sagt ja halt mal deutlich, dieses Frauenbild ist der Skandal und nicht, dass man sich darüber lustig macht. Im Gegenteil, sich darüber lustig zu machen und diese Männer damit der Lächerlichkeit preiszugeben, ist das Mindeste und viel zu wenig, was dagegen getan werden muss. Ja. Also es gibt keine humorvollen Diktaturen, keine ironischen Terrorregimes. Deswegen verstummt auch in der Türkei gerade die Satire, so wie sie es in der gesamten arabischen Welt seit langer Zeit nicht mehr gibt. Humor ist ein Indikator für Freiheit. Wo er hinter Beschuss gerät, stirbt sie. Ganz wichtige Sätze, finde ich. Also klingen in mir sehr, sehr wahr und sehr, müssten eigentlich lauter gesprochen werden. Bevor Jugoslawien auseinandergebrochen ist, dass der Nationalismus halt extrem hochgekocht ist, was er dann auch zu den ganzen Spannungen auf dem Balkan geführt hat. Bevor die gesellschaftliche Entwicklung in die Richtung von Spaltung des Landes gegangen ist, hattest du einen Haufen Witze über die verschiedenen ethnischen Gruppen innerhalb von Jugoslawien. Und die sind nach und nach über diesen hochkochenden Nationalismus sind die nach und nach alle ausgestorben. Aber du hattest halt, wirklich so eine Kultur, wie man sich, keine Ahnung, wie jetzt Leute aus dem Süden den Norden bashen oder wie Westis und Osten sich bashen oder wie Leute auf die zum Bayern sagen, ach komm, was seid ihr, die Bayern? Also so in etwa. Und das ist halt in Jugoslawien dann irgendwann abgestorben sozusagen und dann hattest du halt irgendwann dann Bürgerkrieg. Also so Humor ist eigentlich immer ein ziemlich guter Indikator für eine gesunde Gesellschaft. Also, ja. Am Ende des Lachens stirbt die Frage. Ja. Endlich mal was Saftiges jetzt hier auf dem Tisch. Ja, das ist vor allen Dingen wieder mal wieder so ein Punkt, wo es halt eben irgendwie so eine Anschuldigung im Raum steht und sofort die Leute ihren Job verlieren müssen. Und ja, die üblichen sich drüber beschweren. Aber bisher ist doch zwischen dem Jobverlust und der dieser Vorwurf, die Verbindung ist hypothetisch, oder? Naja, also es heißt ja, als kommuniziert wurde, die hätten sich schon vor dieser Geschichte geeinigt. Das ist die offizielle Version. Ja, was würde ich jetzt auch sagen? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich finde es halt pikant, dass der Spiegel sich da so dran gehängt hat. Also, weil, wie hier steht, die Staatsanwaltschaft bestätigt lediglich ein Ermittlungsverfahren. Das kann ja alles heißen. Es kann auch sein, dass da nie was zu passiert, gerichtlich wirklich. Ja. Ja. Und dann hat man sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt als Spiegel. Steht ja halt gesellige Ausklang, dass die jährliche Klausurtagung der Wildgruppe, etliche Teilnehmer nutzen den Anlass zu einem sommerlichen Bad im Potsdamer See. Was dabei zwischen dem Wildherausgeber und der Springerangestellten kurz vor Mitternacht geschah, ist völlig unklar. So, sicher ist nur, dass die Frau Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch den Chef der Roten Gruppe erhebt und es heute daran festhält. Ja, ja, aber dann ist halt, wenn sie keine Bilder vom Überwachungs-U-Boot haben oder DNA-Spuren, wird es schwierig, würde ich sagen. Naja, ich finde es unappetitlich, dass sowas schon wieder so ausgebreitet wird. Selbst ein Kai Diekmann, finde ich, hat da noch den Schutz der Ermittlungen eigentlich verdient. Ja. Auch ein Kai Diekmann. So wenig ich denn sonst leiden kann, meine ich ja damit auch. Ja, es ist Republika-Zeit. Im Mai ist es wieder soweit. Und im Moment laufen noch also kann man noch einreichen, Vorschläge für, was man da irgendwie machen will. Und was ich auf jeden Fall schon hier drin habe, ist dieses Ding hier, Emotional Trauma Machine Learning and the Internet. Von einer gewissen Caroline Sinders. Auch bekannt als die Frau, deren Mutter von Gamergate aus dem Haus gemobbt wurde. Geswattet. Angeblich wurde ihre Mutter geswattet. Allegedly. Ja, auf jeden Fall hält sich diese Frau für eine Expertin für Maschinenlernen und wie man dagegen vorgehen kann, gegen Harassment. Und dann ist dann hier, as a designer and researcher interested in all the nuances of human conversations and emotions from humor to sadness to memes and harassment. Oh, yeah. I wonder if it's possible to code in emotions for machine learning systems. And what are the ethical implications? Man hat es ja versucht mit Tay. Also das, was am ehesten gegen Harassment hilft, ist keine Scheiße labern. Versteht sie nicht, dass das System, was schon sowieso existiert und Humor erzeugt, doch eigentlich eben das ist, was sie ja eben braucht. Und da ist eben diese Reibung, die eben zum Beispiel durch Harassment entsteht, halt eben der Kernpunkt davon. Ja, die wird einfach... Man kann halt einfach nur nicht selbst in der Autorität sein, wenn man halt von allem getriggert wird. Ich meine, das ist einfach so krass, das ist einfach so dämlich. Naja, also die meinen hier halt eben emotionales Trauma und oh mein Gott, das emotionale Trauma und wir müssen den Leuten dieses Harassment, wir müssen was dagegen tun. Ja, aber ich habe das in meiner Diskussionsrunde da gesagt zum Thema Hate Speech Detection durch Algorithmen und Dogmatismus Erkennung. werdet mal erwachsen. So, einfach mal Eigenverantwortung übernehmen und einfach mal so einen Kopf auf den Schultern haben. Und wenn man mal was liest, was einem nicht gefällt, dann einfach merken, okay, ich habe es nur gelesen, es ist okay. Ja. Das ist doch einfach krank. Ja, das ist auf jeden Fall der crazy Shit, der uns da wieder erwartet. Das war nur so das Erste, was ich gefunden habe, weil es sind halt echt noch nicht viele Sachen eingestellt. Und aber ich bin mir auch sicher, dass das, der Begriff Gamer geht, wird in dem Vortrag von der Alten auf jeden Fall fallen. Also, natürlich. Ich meine, wenn man ein totes Pferd immer so schlägt, na, dann kommt halt ein neues totes Pferd vorbei. Ich bin mal gespannt, wie viele, ich erkläre euch, Trump-Beiträge da sein werden. Auf der Republika dieses Jahr mit irgendwelchen Gamergate-Referenzen. Dann haben die überhaupt kein Interesse daran, irgendwie Beiträge zu haben, die sich mal nicht mit so Mimimi beschäftigen. Ja. Auf jeden Fall gibt es da auch den Bereich Relearn auf der Republika. Der sich mit neuen Bildungsansätzen beschäftigt. Hoffentlich machen sie auch ein Relearn-Camp. Okay, Moment, das ist schon ziemlich, ziemlich unvorsichtig, so Sachen wie Reality-Gaming in der Schule. Education, ja. Reality-Gaming in der Schule einzuführen, wobei man auch Artikel kennt, wo Leute dann behaupten, sie seien vergewaltigt worden in Videospielen und so. Das ist schon nicht gut, man sollte das nicht machen, das ist echt nein. Ja, es erfordert auf jeden Fall Mut und Vertrauen in die Technik. Die ethische Dimension des Programmierens. Können die nicht einfach nur das Programmieren beibringen? Das hat so eine ethische Dimension, weißt du? Wenn du da irgendwie eine Variable deklinierst und die dann nicht wieder benutzt, dann ist das Harassment, glaube ich. Ja, es ist ja total einfach so künstliche Intelligenz zu erstellen oder so einen Blockbot zu bauen. Das ist voll easy, also es passiert halt einfach. Es ist wie ein Hello World-Programm. Das ist ja echt easy, das ist halt. Ja, und jetzt noch die wunderbaren Leute zu guter Letzt, die da mitbestimmen dürfen, welche von den Beiträgen dieses Jahr auf der Republika erscheinen. Hier geht es um nachhaltigen und integrativen Austausch für die SpeakerInnen und BesucherInnen. Ich mag das Wort Transparenz, verstehst du? Transparenz. Ja. Aha. Das besteht auf jeden Fall aus Profis, Community-Leadern und Speakerinnen, die uns über die Jahre begleitet haben. Gut, dass Community-Leader und Speaker nicht Profis sind. Ja, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall hier, das sind die Wichtel. Also es war auf jeden Fall. Fische zählen im Ozean irgendwie so. Lillian York, Electronic Frontier Foundation. Zensur kann nicht das einzige Mittel gegen Hate Speech sein. Ja, das ist die Dame. Krieg ich jetzt Punkte oder so? Ja. Kann sein, ja. Hate Speech Konto. Die Frau ist von Mozilla. Das war ja der Laden, wo sie den Chef da gefeuert haben, weil er irgendeinen Republikaner unterstützt hat. Und dann ist Radioaktivität auch. Kusra Gülischnei! Ey, Lebao! Yeah, boy! Die darf das ist auch die Rotkäppchen. Warum? Warum verbringen Leute ihre Zeit mit sowas? Die Dame von Wikipedia. Wenn, schon von Grund aus, wenn du nicht einmal mit dir selbst klarkommst, was das Internet angeht, wie kannst du überhaupt sagen, du hättest irgendeinen Anspruch auf Autorität, wenn es um die Nutzung anderer Leute geht? Ja, so, alle anderen sind halt das Problem. Ne? Du bist doch nicht das Problem. Netzpolitik.org, jawohl. Ja, das sind ja eh die Chefs. Bei der ja, eben schön sich mit selber reinsetzen. Ja, aber was soll denn da bitte schön bewegt werden? Kulturproduzentin ist auch schön. Luft. Ja. Viel, heiße. Richtig heiße Luft. Aber wer zufällig vor Ort ist, ich habe gelesen, es gibt Tage, an denen man umsonst in den Hof darf, also einfach mal Hipster schubsen oder so. Nein, wobei wir nicht dazu aufrufen wollen. Ich mach das nicht in La Fries nachher. Stimmt, dem sollte man das mal sagen. Das wäre eigentlich ziemlich lustig. Kann jemand so einen, kennt jemand einen Russen, der ein nordafrikanisches Facebook hacken kann, dass wir die alle dahin schleusen? Warum brauchst du nordafrikanische Hacker? Warum nicht den Russen als Hacker machen? Ja, Russe hackt in Nordafrika. Dass die dann einfach, glauben. Du musst einfach russischen Hacker umskillen. Das geht du bist gemein. Mutige. Super easy peasy. Lemon squeezy. Da gab es doch auch die News, dass Putin Sexmobs organisiert in Europa. Hast du doch auch schon. Also, soweit ist es ja noch nicht mal mehr her. Also die News gab es ja wirklich. Also das ich wollte ja auch. Ich bin dann schnell gerannt. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Haben wir es schon wieder geschafft. Danke fürs Zuschauen und Dasein und Schreiben. Und ja. Lasst euch nicht gendern. Ja. Und wer es noch nicht getan hat, auf jeden Fall unseren Erfolgsstream Meckern gegen Mecker schauen. Der war sehr unterhaltsam mit Schlomo als Gast. Nochmal solidarische Grüße. Irgendwo habe ich im Chat gelesen, dass der Schlomo wieder da ist. Hol doch bitte den Schlomo in den Stream, wird da auch gesagt. Ich hatte ihn eingeladen, aber er hat einfach zu viel um die Ohren, denke ich. Er hat aber versprochen, wiederzukommen. Oh Mann, ich hoffe halt wirklich, dass er irgendwie es hinbekommt, seine Kanäle zurück aufzubauen. Er sollte eigentlich alle Videos zwischengespeichert haben, wenn er ein kluger Schlomo ist. Ja, ich hoffe ja noch so ein bisschen, dass es jetzt so einen kleinen Streisand-Effekt gibt. Ja. Wäre schon gut, ja. Dass sich die ARD damit richtig schön in den Fuß schießt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das geht wieder auch zurück, dass es nicht so eine große Community hier ist, was das angeht. Ja, jede Community wächst mit jedem Streisand-Effekt. Ja, ja, genau. Müssen ja, wir halt mal ein paar von den Multiplikatoren sich da mal drum kümmern. So ja. Zwinker, Zwinker, Herr Wegner, Zwinker, Zwinker, Herr Alfonso. Ja. Ja, leider kann man nicht mal mehr die Videos anschauen, weswegen der Typ ja dann die Takedowns hatte. Also das ist halt das Problem. Wenn man sich davon ein Bild macht. Auch nicht auf der analen Vulgerüse? Die meint, Schlomo würde er nochmal hochladen da. Okay. Aber hat er nicht auch was von Vimeo, ja. Bei Vimeo hat das, glaub ich, gesagt. Auch. Vimeo, genau, ja. Joa, nun gut, Kinders. Affen aller Herren Länder, vereinigt euch. Ja. I stand with Schlomo.